Hallo zusammen. Also kurz noch was, bevor der Vortrag beginnt, zu unserer Intention, warum wir so einen Vortrag über Front National, warum wir den Bernhard Schmidt eingeladen haben dafür. Unsere Intention war, dass wir halt verschiedene Vorträge über rechtspolitische Parteien machen wollen und wichtig war uns, dass man halt diese Entwicklung und das Erstarken dieser rechtspolitischen Parteien in Europa betrachtet. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass man halt diese verschiedenen Parteien vorstellt und dann einen Vergleich ziehen kann, um halt diese Entwicklung besser zu erklären. Und denken wir auch, dass im Hinterkopf unbedingt zu behalten ist, wie sich diese Parteien innerhalb des neoliberalen Systems halt jetzt im Moment verhalten und inwiefern sie ihre Inhalte in Kontakt mit der Macht, wie zum Beispiel im Fall der FPÖ halt, oder halt das Front National in manchen Kommunalposten wie Bürgermeisterposten halt verhalten. Nicht mehr, wie sie das verhalten haben. Und wie sie vielleicht, wie im Fall des Front National in letzter Zeit, etwas schwächer werden und halt all diese Gründe mal erklären. Und deswegen haben wir Bernhard Schmidt eingeladen, weil er durch seinen längeren Aufenthalt in Frankreich und durch seine journalistische Tätigkeit dafür bestens geeignet ist und halt auch mit den ganzen französischen Begriffen was anfangen kann und dass er dafür bestens geeignet ist. Und deswegen gebe ich mal schnell das Wort an Bernhard Schmidt weiter, um den Vortrag zu beginnen. Ja, also vielleicht als Vorbemerkung, ich versuche grundsätzlich nicht zu viel vorauszusetzen, was sei es sich auf Frankreich beziehende Begrifflichkeiten oder auch Namen von Persönlichkeiten oder bestimmte historische Perioden betrifft. Sollte ich dennoch unvorsichtigerweise Begriffe oder Namen fallen lassen, ohne sie hinreichend zu erklären oder einzuführen, dann würde ich euch vorschlagen, Verständnisfragen, die sich darauf beziehen, vielleicht am besten sofort zu stellen. Auch wenn wir relativ zahlreich sind, ich würde sagen, das ist trotzdem besser, als wenn jemand dann sozusagen nicht mehr folgen kann. Ich werde allerdings versuchen, es zu vermeiden, dass die Notwendigkeit sich stellt. Ich würde das Thema ein bisschen erweitern und von der französischen extremen Rechten insgesamt sprechen, deren mit Abstand stärkste und wichtigste Partei der Front National war und mit kleinen Abstrichen immer noch ist. Mit kleinen Abstrichen deswegen, weil der Front National seit anderthalb Jahren zum ersten Mal seit seinem parteipolitischen, wahlpolitischen Durchbruch von nunmehr 25 Jahren seine Position geschwächt sieht und er sogar in eine ernstzunehmende Krise geschlittert ist, von der man im Moment nicht absehen kann, wie er sie wieder verlassen wird. Also ich würde nicht voreilig den Tod dieser Partei, den politischen Tod dieser Partei voraussagen, das wäre meines Erachtens auch falsch. Dennoch gibt es sowohl organisatorische Fragen und ganz banal finanzielle Fragen zur Zukunft dieser Partei, die im Moment ungeklärt sind, als auch, und das wird meines Erachtens die Partei längerfristig beschäftigen, weil sie ihre derzeitige finanzielle Krise doch durch den Verkauf ihres Parteisitzes wird überwinden können. Aber es stellen sich auch Fragen der Orientierung, ihrer Orientierung im, wie du gesagt hast, neoliberalen System oder ich würde sagen im kapitalistischen System, das neoliberal formatiert ist zurzeit. Es stellen sich Orientierungsfragen zum Verhalten zu anderen gesellschaftlichen Kräften, zum Andocken an andere soziale Kräfte, zum Andocken an Ideologien, die sich im Moment in zugespitzter Weise stellen und die zu relativ unerwarteten Entwicklungen, auf die ich am Schluss eingehen werde, führen. Also bis hin zu einer gewissen Begriffsverwirrung und orientationsbezogener strategischer Verwirrung, wo man den Eindruck hat, dass manche Kräfte der Partei auch nicht mehr genau wissen, wo der Dampfer eigentlich hinfahren soll. Mein Vorschlag wäre kurz, mit einem kleinen theoretischen Rahmen zu beginnen, der meines Erachtens auch gerade geeignet sein kann, weil du sagst, dass das Interesse an einem Vortrag wie dem von heute oder an den Vorträgen vom Flams, über den Flams Belang und über die FPÖ, des BZÖ morgen, das Interesse darin besteht, dass man Vergleiche ziehen kann zwischen unterschiedlichen rechtsextremen Parteien. Ich glaube, dass der soll gerade eine Einordnung der französischen extremen Rechten in dieses Gefüge von durchaus unterschiedlich strategisch und ideologisch orientierten rechtsextremen Kräften, das wird eine solche Einordnung also erleichtern und ermöglichen. Dann würde ich eine Periodisierung vornehmen und zu jeder Periode die Geschichte der französischen extremen Rechten in der jüngeren Vergangenheit prägt, ein paar Worte oder ein paar Sätze sagen. Und zwar erstens die Periode, die ich als die sagen wir mal, national-konservative oder national-reaktionäre Periode des Front National bezeichne, die überwiegend in den 80er Jahren angesiedelt ist. Dann zweitens zur Periode, die eine Positionierung des Front National als vorgebliche Antisystempartei, ja zum Teil sogar als pseudo-revolutionär auftretende Partei, vor allem in den 90er Jahren umfasst. Und dann drittens die Periode des vermeintlichen Höhenflugs mit der Wahl von 2002, aber der danach zuerst schleichend und schwelend und dann seit nunmehr anderthalb bis zwei Jahren akut einsetzenden Krise, organisatorischer Krise, aber auch orientationsbezogener strategischer, politischer Krise dieser Partei in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Also vielleicht zur Einleitung eine ganz kurze Vorbemerkung, das soll kein Sticheln gegen den Veranstalter sein, aber ich persönlich halte den Begriff Rechtspopulismus für nicht glücklich. Das ist kein Sticheln gegen den Veranstalter, weil er nicht die einzige Seite ihn benutzen, sondern eher sozusagen eine Begrifflichkeit, die breit verwendet wird und die man im öffentlichen Raum vorfindet, aufgegriffen hat. Das ist sicherlich als solches nicht problematisch, weil jede und jeder weiß, was gemeint ist, wenn er die Begrifflichkeit benutzt und es sicherlich vielleicht sogar die üblichste Begrifflichkeit ist. Gerade in Bezug auf den Front National bin ich aber von der Trefflichkeit des Populismusbegriffs überhaupt nicht überzeugt. Unabhängig von der generellen Methodenkritik, jetzt an den Leuten, die den Begriff erfunden haben, weil ihr habt ihn ja nicht erfunden, sondern vorgefunden, an der generellen Begrifflichkeit, dass man unter dem Populismusbegriff heute alles Mögliche fasst, was einerseits reale Versuche zur Interessenvertretung von Angehörigen der sozialen Unterklassen betrifft. Also sagen wir mal, die Forderung nach mehr Steuern für Reiche zu erheben, wird in bestimmten Presseorganen sicherlich automatisch als populistisch eingestuft und abgewertet werden. Andererseits, was das Aufgreifen von Stimmungen oder auch von üblen Instinkten, rassistischen Instinkten oder auf Abgrenzung von bestimmten Menschengruppen ausgerichteten Instinkten Begriff, das wird auch als Populismus eingestuft. Das ist sicherlich was, was rechtsextreme Parteien machen, deswegen, weil sie strukturell rassistisch oder strukturell darauf ausgerichtet sind, weil sie strukturell rassistisch sind oder strukturell darauf eingerichtet sind, Menschen in höher oder minderwertige oder Menschen in eigen und fremd einzuteilen. Unabhängig davon verfolgen diese Parteien aber ein politisches Projekt und das durchaus nicht nur, indem sie willkürlich und scheinbar von den Inhalten unabhängig, wie der Populismusbegriff auch suggeriert, Stimmungen aufgreifen. Im Gegenteil kann man zumindest für Jean-Marie Le Pen und für den Front National in bestimmten Abschnitten der Geschichte der französischen extremen Rechten sagen, dass er Teile seines eigenen Publikums und Stammpublikums schockiert, überrascht, überrollt hat und sogar abgestoßen hat. Das gilt zum Beispiel für die außenpolitische, weltpolitische Wende, die mit seiner übrigen Umorientierung einhergeht in den Jahren um 1989, also in den Jahren des auch weltpolitischen Umbruchs mit dem Ende des bipolaren Systems, Ostblock und Westblock oder NATO und Warschauer Pakt, als Jean-Marie Le Pen von einem strikten Pro-Amerikanismus und Antikommunismus in den 80er Jahren zu einer anti-amerikanischen Linie übergeht, mit seinem Nein zum US-amerikanisch geführten Irakkrieg, an dem Frankreich damals teilgenommen hat, also am Irakkrieg von 1991, ich spreche nicht vom letzten, sondern vom vorletzten, als Le Pen nicht nur diesen durch die USA geführten Irakkrieg ablehnt, sondern sogar das Bündnis mit dem irakischen Präsidenten und Diktator Saddam Hussein sucht, also was jetzt nicht völlig unlogisch ist, weil es ein ehemaliger Großkunde der französischen Rüstungsindustrie ist, aber das schockiert seine eigene Wählerschaft, die zum größeren Teil, zu über 50% in Umfragen damals sagt, für uns vertritt Jean-Marie Le Pen in dieser Frage nicht die französischen nationalen Interessen. Das heißt, durchaus lässt sich feststellen, dass zumindest an bestimmten Punkten, nicht an allen, Le Pen, wenn er ein bestimmtes Projekt verfolgt, eine bestimmte politische Positionierung einnehmen will, es durchaus schafft, nicht auf vorhandene Stimmungen aufzugreifen, sondern durchaus auch eine Umorientierung vorzunehmen, die einen Teil seines eigenen Publikums zurücklässt. Und das mehrmals in seiner Geschichte, weil mehrmals größere Linienschwenks in der Geschichte dieser Partei vorgenommen worden sind. Deswegen passt zumindest der Populismusbegriff in Bezug darauf, dass er suggeriert, dass Parteien sich einfach an dumpfe Stimmungslagen anhängen und sozusagen dadurch versuchen, sich hochzuschaukeln. Insofern trifft dieser Begriff in Bezug darauf nicht zu. Was nun die Einordnung betrifft und damit die Vergleichbarkeit mit Parteien in Deutschland, wo es ja unterschiedlich agierende rechtsextreme Kräfte gibt, die sich unterscheiden, wenn man die NPD und die Freien Kameradschaften nimmt oder die DVU oder die Republikaner oder Pro-Köln, das sind ja durchaus Kräfte, die unterschiedlich agieren. Ähnlich trifft es im europäischen Maßstab zu und ich denke, dass eine Partei wie der Front National durchaus wichtige Unterschiede aufweist zu einer, sagen wir mal, durchaus als rechtspopulistisch, da wird es vielleicht sogar der Populismusbegriff besser zutreffen, als rechtspopulistisch einzustufenden Kraft wie der ehemaligen, inzwischen auseinandergeflogenen, aber früher sogar mitregierenden Liste Pim Fortuyn in den Niederlanden. Da liegen durchaus Welten dazwischen. Ich würde ganz grob, das ist aber jetzt sehr schematisierend, dazu könnte man wahrscheinlich Bücher oder Doktorarbeiten verfassen, aber sehr schematisierend würde ich sagen, es gibt zwei Pole, an denen man diese Parteien einordnen kann. Der eine, also grundsätzlich haben sie eines gemeinsam, wenn man von rechtspopulistischen, rechtsaußenstehenden, rechtsextremen, wie immer man die jetzt nennen will, Parteien spricht. Sie haben gemeinsam, dass ihnen ein Menschenbild zugrunde liegt, wonach es entweder, wenn sie es offen sagen, höher und minderwertige Menschen gibt, oder so offen werden sie es selten sagen, auch weil es Strafgesetze gibt, die das sanktionieren könnten, aber zumindest, dass sie Menschen in eigen und fremd uns näher stehend und deswegen mehr Beachtung verdient und uns ferner stehend und deswegen weniger Beachtung und weniger Rechte verdient einteilen. Das ist eine grundlegende Quintessenz. Darüber sind diese Leute sich alle einig. Nur was in diese Quintessenz passt, was diese Essenz des eigenen ausmacht, darüber sind diese Leute sich oft wiederum völlig uneinig. Der Front National und die französische extreme Rechte ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil gerade der Front National, vielleicht stärker noch als andere vergleichbare Parteien, ideologisch ein äußerst heterogenes ideologisches Konglomerat darstellt oder zumindest darstellte, das hat sich inzwischen ausgedünnt, weil viele Strömungen in den letzten 3-4 Jahren ihm wieder den Rücken gekehrt und ihn verlassen haben und sich selbstständig gemacht haben. Das gilt sowohl für die katholischen Fundamentalisten zum Teil, nicht vollständig, aber zum Teil. Das gilt auch für die Nationalrevolutionäre zum Teil. Gerade der Front National umfasst ein Konglomerat, wo Leute völlig unterschiedliche ideologische Ansätze haben. Die katholischen Fundamentalisten zum Beispiel, die aus der Tradition der historischen Konterrevolution, also gegen den Einbruch der politischen Moderne mit der bürgerlichen Revolution von 1789, die aus der Tradition der Opposition dagegen kommen, für die ist zum Beispiel selbstverständlich, dass zur Essenz der französischen Nation gehört, dass es eine christliche und vor allem katholische Nation ist. Das Gegenteil gilt für die Anhänger der intellektuellen Nouvelle Droite, der neuen Rechten, das ist in Frankreich ein sehr viel spezifischerer Begriff als in Deutschland, wo neue Rechte auf alles Mögliche gepappt wird, auf Leute, die einen verschärften Konservativismus predigen, wie in der Jungen Freiheit wird es manchmal gepappt, manchmal wird es auf Leute, die durchaus die Nouvelle Droite in Frankreich nachzuahmen, gepappt. Manche Leute sprechen sogar von in NS-Tradition stehenden Kräften als der neuen Rechten. Also der Begriff in Deutschland wird sehr unspezifisch verwendet. Die Nouvelle Droite in Frankreich ist eine sehr spezifische Strömung, die ursprünglich aus dem Rassebiologismus kommt, und zwar aus dem zwar nicht atheistischen, aber strikt gegen das Christentum, ebenso wie gegen das Judentum, gegen den Monotheismus gerichteten neuheidnischen rassebiologischen Tradition, die in den 60er, 70er Jahren sich insofern modernisiert hat, als sie den Rassebegriff aufgegeben, zumindest vordergründig aufgegeben und von Kultur zu sprechen begonnen hat. Wobei dieser Kulturbegriff trotzdem sich auf eine quasi biologische Essenz bezieht. Für diese Leute ist es selbstverständlich, dass das Christentum nicht nur nicht zur französischen Nation oder zu ihrer Essenz gehören soll, sondern im Gegenteil ein Fremdkörper in der französischen und europäischen Zivilisation sei, der nur Schaden angerichtet habe. Einerseits, weil es von seiner rassischen Herkunft her eine religionssemitische Herkunft sei, weil das Christentum eben vom Judentum abstammt, und andererseits, weil der Monotheismus, alle Monotheismen eigentlich die Gleichheit aller Menschen vor Gott, zumindest theoretisch und im Grundsätzlichen predigen, was sozusagen ein Vorläufer des schädlichen Kommunismus gewesen sei aus Sicht dieser Leute. Das heißt, das sind schon mal zwei grundsätzliche Herangehensweisen, man kann es an anderen Punkten festmachen, für die Erben der historischen Konterrevolution, also aus der Tradition des Anti-1789, wie die katholischen Fundamentalisten und auch die Monarchisten innerhalb der extremen Rechten, ist klar, dass Revolution an und für sich was Verderbliches, Schlechtes ist und dass das der Ursprung allen Übels in Frankreich ist, wenn man auf 1789 zurückgeht. Für die Nationalrevolutionäre im Gegenteil ist es ein positiver Begriff, nur dass sie sagen, sie seien die eigentlichen Revolutionäre, also natürlich nicht die Linken, die Internationalisten, die Marxisten, und dass sie sozusagen das rebellische Subjekt in Gestalt des ganzen Volkes, das nicht in Klassen gespalten werden dürfe, das nicht durch internationalistische Kräfte von seinem Schicksal abgelenkt werden dürfe, dass sie dieses revolutionäre Subjekt vertreten, das sind durchaus Leute, die sich chamäleonhaft, zum Teil starke Anleihen bei entweder bei der Linken oder bei früheren nationalen Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die in einer bestimmten historischen Phase, in einer bestimmten historischen Phase progressiv waren, bedienen, die zum Beispiel eine starke Mimikrie betreiben und Anleihen bei nationalen Befreiungsbewegungen in kolonisierten, in unterdrückten Ländern anstellen und das dann aber auf Frankreich oder auf Deutschland übertragen, wo dann völlig irre Ergebnisse herauskommen, wo dann natürlich sozusagen bei der Verschwörung, zum Beispiel bei der jüdischen Verschwörung gesucht werden muss, wer ist es eigentlich angeblich, der die französische Nation unterdrückt. Aber diese Leute zum Beispiel stellen sich selbst als Revolutionäre dar, während der Revolutionsbegriff für einen katholischen Fundamentalisten was ist, was an und für sich von übel ist. Das heißt, was die Essenz dieses eigenen gegen das Fremde ausmacht, darüber sind diese Leute sich völlig uneinig. Das war, solange der Front National erfolgreich war und alle diese Kräfte, die aus unterschiedlichen historischen Traditionen kommen, die man zum Teil, was zumindest die katholischen Fundamentalisten und die Erben der historischen Konterrevolution betrifft, deren Traditionslinie man bis 200 Jahre zurückverfolgen kann. Also der Front National war eine Partei, die alle diese historischen Strömungen in seinen Reihen beherbergt hat und der die ideologischen Streits dadurch gelöst hat, dass Angebote an alle unterschiedlichen Strömungen gemacht wurden. Erstmal jede Strömung hatte ihr theoretisches Organ. Die Kader wussten auch, welcher ideologischen Strömung sie sich zuordnen und welcher sie die anderen Kader zuordnen. Und dann wurden punktuell Kompromisse geschlossen. Zum Beispiel, man ist sich einig, das war zum Beispiel ein wichtiger Konsens in den 80er Jahren, dass jetzt der Islam der wichtige Feind ist. Das war weitaus eher in den 80er Jahren als später der Fall. Auf die Benutzung des Islam oder des Islamhasses komme ich noch zurück, die auch unterschiedlich ausfällt in den unterschiedlichen Perioden. In den 90er Jahren war es eher ein konsensstiftendes Element, dass die Abgrenzung vom Wirtschafts- und vom Neoliberalismus, der sozusagen die Nation zersetzt, und der die sozialen Belange der zur Nation gehörenden Unterklassen unter die Räder kommen lässt, dass diese Abgrenzung ein einigendes Element sei und so weiter. Die Abgrenzung gegen die Nation zerstörende Globalisierung oder unterjochende Globalisierung war zum Beispiel ein weiteres konsensstiftendes Element in den 90er Jahren. Es werden also Koalitionen gestiftet und man punktuell sagt, hier sind wir uns alle einig, hier müssen fremde Einflüsse und fremde Interessen abgewehrt werden. Aber ansonsten werden einfach sozusagen Angebote an die unterschiedlichen Strömungen gemacht. Jede bekommt ihre theoretische Ausdrucksmöglichkeit, ihr Organ. Und dann werden Schulungen angeboten, wo die Leute, die, sagen wir mal, sich für eine Kaderlaufbahn bewerben, mit den unterschiedlichen theoretischen oder ideologischen Einflüssen konfrontiert werden. Dann werden Broschüren gedruckt. Aber zumindest jeder erfahrene Kader weiß auch, welcher Strömung er sich zuordnet. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, sozusagen die Konsenspunkte bei gleichzeitiger starker ideologischer Heterogenität. Eine solche Heterogenität gab es auch, vielleicht nicht so stark wie beim Front National, der, sagen wir mal, durch eine sehr stark polarisierte französische Nationalgeschichte geprägt ist, aber eine solche Heterogenität gab es auch in der NSDAP, wo es Neuheiten gab bei der SS, wo es Leute gab, die Katholiken oder Protestanten waren, wo es deutsche Christen gab, die sozusagen versuchten, alles, was jüdische Wurzeln am Christentum sind, abzuschneiden. Also eine solche Heterogenität gab es da auch. Da gab es auch eine Heterogenität der sozialen Herkünfte, eine eher, sagen wir mal, lumpenproletarisch geprägte SA, der dann irgendwann sozusagen der Hahn zugedreht wurde, wo irgendwann die Leinen gekappt wurden und andere, sagen wir mal, eher an den Eliten orientierte Strömungen. Das sind also ideologische Klüfte oder ideologische Unterschiede bei gleichzeitigen Konsensmöglichkeiten. Das ist die ideologische Ebene, was die Einordnung in das soziale Gefüge, in das Klassengefüge der Gesellschaft betrifft. So gibt es zwei große Pole. Der eine Pol wird, sagen wir mal, von Kräften gebildet, die andocken, die Bündnisfähigkeit suchen gegenüber konservativen Kräften, gegenüber dem konservativen Block in der Gesellschaft und die sozusagen versuchen, das verschärfende Korrektiv darauf zu spielen. Das sind also Kräfte, die der Meinung sind, dass tatsächlich zu viel getan wird für Leute, die nicht zum eigenen, sondern zum Fremden gehören und dass man nach unten besser treten muss, weil es einfach Leute gibt, die mehr verdienen als andere, also die mehr im moralischen Sinne verdienen. Durchaus, das kann durchaus gekoppelt sein, auch damit, dass Leute, die im materiellen Sinne mehr verdienen, das heißt, die ein höheres Einkommen haben, sozusagen losgelöst werden müssen von jeglicher sozialer Verantwortung und endlich aufhören müssen, Geld abzudrücken an die sozusagen im moralischen Sinne nichts verdienen, weil sie entweder minderwertig sind oder weil sie nicht genug leisten, nicht genügend arbeitstauglich sind oder weil es Einwanderer sind, die hier nichts zu suchen haben. Das ist also man kann es auf den Punkt bringen, eine Art Sozialdarwinismus, die durchaus mit konservativen oder liberalen Vorstellungen von Leuten, die den Leistungen, also Sozialleistungen gekappt werden müssen, von Leuten, die sanktioniert werden müssen, weil sie keinen Arbeitseifer an den Tag legen, von Leuten, die vielleicht lebensuntauglich sind, die sich durchaus damit decken, mit der Nuance, mit dem Unterschied, dass für Liberale klar ist, dass Politik gemacht werden, Leute für, gemacht werden müssen für die Leute, die ein höheres Einkommen und einen dicken Geldbeutel haben, relativ unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrer Staatsbürgerschaft, während für, sagen wir mal, rechtsextreme Kräfte, die als verschärfendes Korrektiv zu konservativer oder liberaler Politik auftreten, klar ist, dass immer die eigenen Leute sozusagen ein Recht haben, zum Kreis derer, die es besser haben sollen, dazuzugehören. Das heißt, auch der Lohnabhängige oder Arbeitnehmer soll sich versichert sein, weil du ein Franzose oder ein Deutscher oder ein Österreicher bist, sollst du doch das Recht haben und immer versichert sein, dass man dich nie ganz nach ganz unten durchfallen lässt, weil ganz unten, da haben die Immigranten zu stehen. Und nach dahin kann man treten. Das sind Kräfte, die sozusagen versuchen, ihre Gesellschaft nach unten hin abzuschotten, nach unten hin dicht zu machen, entweder durch Verweigerung von Sozialleistungen, sollen die Leute doch gucken, wie sie sich über Wasser halten, oder auch durch die Verhinderung von Zuwanderung von Leuten, die aus global gesehen, global betrachtet ärmeren Ländern kommen, um eben zu verhindern, dass daraus soziale Ansprüche entstehen. Ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Topos solcher Parteien ist zum Beispiel die Forderung nach Steuersenkung, nach rabiater Steuersenkung und eine relativ rabiate Anti-Steuer-Programmatik. Das zeichnet zum Beispiel die rechtspopulistischen oder rechtsextremen skandinavischen sogenannten Fortschrittsparteien stark aus. Das zeichnet zum Beispiel in Frankreich eine historische Bewegung, die auch die extreme Rechte historisch geprägt hat, vor dem Entstehen des Front National aus, den Pujadismus, der eine Anti-Steuerbewegung vor allem durch die Mittelklassen getragen in den 50er Jahren war. Eine Bewegung, für die übrigens damals der damalige jüngste Parlamentsabgeordnete namens Jean-Marie Le Pen im französischen Parlament saß. Das ist also eine Bewegung, die Jean-Marie Le Pen in seiner Jugend, er war damals Mitte 20, Ende 20, durchlaufen hat. Auf dem anderen Pol finden wir Parteien, die jetzt nicht nur die Gesellschaft nach unten abzuschotten versuchen, sondern auch nach oben und nach außen hin global. Das heißt, die nicht nur sagen, da gibt es Leute, die sind unten in der Gesellschaft und gegen die muss man stärker treten nach unten. Einwanderer, Sozialschmarotzer, Arbeitsuntaugliche, Arbeitsunwillige. Sondern die auch sagen, Moment, vielleicht ist sogar die ganze Gesellschaft durchsetzt von fremden Interessen und vielleicht sind sogar die Leute, die Macht und das Geld haben, die gar kein Anrecht darauf haben, weil sie Arzt- oder Blutfremde sind. Da lässt sich der Anti-Einwanderer-Diskurs, sozusagen der rassistische Diskurs, den die anderen Parteien, die ich sozusagen zuerst aufgezählt habe, auch teilen, verbinden mit der Einsetzung von anderen Elementen, wie zum Beispiel Verschwörungsdiskursen, antisemitischen Diskursen, die oft Verschwörungsdiskurse sind, die eine vermeintliche Rebellion gegen die Macht und das Geld befördern, weil vermeintlich erklärt wird, wo kommen die Leute her, die sozusagen uns unterjochen und uns sozusagen auf geheime, nicht ganz durchschaubare, aber durch zum Beispiel, wenn man nach den Juden sucht oder nach den Freimaurern sucht, dann durchschaubare Weise beherrschen. Solche Parteien sind weniger, um nicht zu sagen, außer in zugespitzten Krisenzeiten in der Regel gar nicht, bündnisfähig gegenüber bürgerlich-liberalen oder konservativ-liberalen Kräften. Sie sind wahrscheinlich, zumindest in aktuellen neoliberalen Zeiten, wo Freihandel und Globalisierung der Märkte angesagt sind, in der Regel sogar eher kontraproduktiv, weil sie in der Regel auch auf Abschottung der Nation auf wirtschaftlichem Gebiet hinauslaufen, während die erstgenannte Variante eher vereinbar ist mit, sagen wir mal, wirtschaftsliberalen Politiken. Das sind Kräfte, die subjektiv sich oft für revolutionär halten oder zumindest deren Anhänger sich subjektiv für Anhänger einer rebellischen oder gar revolutionären Kraft halten. Die Anführer spielen vielleicht auch damit, weil sie ganz zynisch ihre Machtpolitik mit ihren Anhängern betreiben. Das sind Kräfte, die schwerer einbindbar sind in das bestehende politische System, zumindest als potenzielle Regierungspartner oder Juniorpartner bürgerlicher Kräfte. Das sind Kräfte wie zum Beispiel Teile der NPD. Das ist eine andere Form von extremer Rechte oder Rechtspopulismus, wie immer man das nennen will, als zum Beispiel eine durchaus mit bürgerlicher Politik kompatible Kraft wie früher die Schill-Partei, die eher, sagen wir mal, in das national-konservative Spektrum gehört. Das sind so ganz grob die zwei Pole. Der Front National ist interessant, weil er beide Pole eigentlich durchlaufen hat. Um es zu schematisieren, also die erste Phase in der Geschichte des Front National ist nicht weg. Das ist die Phase, als er eine Splitterpartei war, die, sagen wir mal, alle versprengten Splitter der historischen extremen Rechten einsammelte in den 70er Jahren. Damals war der Front National eine Partei, die regelmäßig unter 1% der Stimmen bei Wahlen erhielt und die, sagen wir mal, verschiedene Aktivistenpotenziale einsammelte. Da waren Leute, die kamen aus den historischen faschistischen Bewegungen der 30er Jahre oder der Kollaboration. Da waren Leute, die aktiv waren beim rechtsextremen Aktivismus während der Kolonialkriege in den 50er und 60er Jahren. Also ein eher pro-westlicher, rassistisch grundierter, vor allem antikommunistischer Rechtsextremismus, der, was weiß ich, die USA im Vietnamkrieg unterstützte, der Pinochet unterstützte, der pro-westliche Diktaturen in Griechenland und vergleichbaren Ländern unterstützte, also die NATO-Diktatur in Griechenland von 1967 bis 1973. Und der natürlich forderte, dass die französischen Armeen siegreich in ihren Kolonialkriegen seien. Da waren auch versprengte Strömungen von Neonazis im engeren Sinne und von Leuten, die sich auf den historischen Faschismus bezogen, nationalrevolutionäre Strömungen. Also aktivistische Strömungen, die oft aus dem studentischen Milieu kamen. Der Front National sammelte all das ein in der Krisenphase, wo die extreme Rechte erstmal eine derbe Niederlage hinter sich hatte mit dem Verlust der Kolonien und damit der Niederlage des rechtsextremen Aktivismus während der Kolonialkriege. Der Front National ist vorwiegend eine Aktivistenpartei, hat aber keine reale soziale Massenbasis in der französischen Gesellschaft. Dann kommt der Umbruch in den frühen 80er Jahren, den man erklären muss, wo der Front National zum ersten Mal zumindest bei Wahlen eine reale Massenbasis findet, das heißt eine Wählerschaft, die mehrere Millionen Menschen umfasst. Zumindest bei Wahlen, das heißt, sind nicht alles Leute, die jetzt anfangen, Mitglieder zu werden und sich zu organisieren. Der Durchbruch gelingt 1983, erstmals in Ansätzen bei den Kommunalwahlen im März 1983. Jean-Marie Le Pen erhält zum Beispiel in einem Pariser Wahlkreis 10% der Stimmen. Und dann der große Durchbruch, der sozusagen auf nationaler Ebene das Signal gibt, bei den Kommunalwahlen in Dreux. In Dreux müssen also die Rathauswahlen von März 1983 wiederholt werden, weil sie gerichtlich angefochten worden sind. Die werden wiederholt im September 1983, wo die konservative und liberale Rechte sich verbündet zwischen den beiden Wahlgängen mit dem Front National, wo der Front National allein 17% der Stimmen erhält und dann alle drei zusammen, konservative, liberale und die extreme Rechte, der rechtsextreme Front National, zusammen mit 55% der Stimmen das Rathaus erobern. Das ist sozusagen auf landesweiter Ebene das Signal. Und der landesweite Durchbruch gelingt dann bei den Europaparlamentswahlen im Juni 1984 mit landesweit 11% der Stimmen. Was ging dem voraus? Zwei Prozesse. Oder ich fang etwas weiter vorne an. Was ist die soziale Basis? Das sind überwiegend damals Schichten, sagen wir mal absteigende traditionelle Mittelschichten, Kleingewerbetreibende, Kleinunternehmer, Landwirte, zum Teil, sagen wir mal, sozial unbewusste Lohnabhängige oder Arbeitnehmer, aber in geringerem Maße als später. In der Regel eher, sagen wir mal, nicht Arbeitnehmer, die nach irgendeiner nationalrevolutionären Kraft suchen, die sozusagen vorgibt, alles aus den Angeln heben zu wollen, sondern eher solche, die sagen, ich bin Leistungsträger, ich kann was leisten, deswegen bin ich der Meinung, dass man weniger Steuern zahlen soll und für mich kommt dann am Ende auch was rüber. Dann, also die absteigenden Mittelschichten, also Kleinunternehmer, Kleingewerbetreibende habe ich schon benannt und auch viele Freiberufler, Ärzte, Mediziner, Anwälte und so weiter. Das ist die Basis, auf die der Front National zuerst seine Wahlerfolge aufbauen kann. Was ist passiert, dass das möglich wurde, dass sozusagen der Front National sich, sagen wir mal, ein Segment aus der bisherigen konservativ-liberalen Wählerschaft rausschneiden konnte? Das sind zwei Prozesse im Wesentlichen. Der eine ist der ökonomische Prozess, der dazu geführt hat, dass ein Teil des traditionellen Mittelstandskapitals, also Kleinunternehmer, Kleingewerbetreibende, unter die Räder zu kommen begann, ab Ende der 70er und nochmal verstärkt Anfang der 80er Jahre. Das hat damit zu tun, dass es in Frankreich damals, wesentlich stärker als in Westdeutschland damals, noch, sagen wir mal, ein für die ökonomische Modernisierung nur bedingt taugliches Kleinkapital gab, also viele Kleinbetriebe, ein starker Anteil an der Erwerbsbevölkerung, der noch in der Landwirtschaft tätig war. Das war wesentlich stärker als in Westdeutschland, weil Westdeutschland durch den Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau einen wesentlich stärkeren Modernisierungsschub erfahren hatte, der in Frankreich noch ausblieb. In Frankreich fand die Landflucht noch bis Ende der 70er Jahre statt. In Frankreich arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg noch 30% der Bevölkerung in der Landwirtschaft. Anfang der 80er Jahre noch 14%, heute sind das noch 3%. Das heißt, da fand sozusagen nachträglich ein Verfall bestimmter kleinstädtischer oder mittelständischer Lebenswelten statt. Diese Leute kamen unter die Räder durch die wirtschaftliche Modernisierung, die nach dem Zweiten Weltkrieg nachholende und deswegen relativ schnelle wirtschaftliche Modernisierung und auch durch den europäischen Integrationsprozess, weil die Aufhebung der Zollschranken, die also innerhalb der damaligen EG, der damaligen Europäischen Gemeinschaft am 1. Juli 1968 fielen, bestimmte wirtschaftliche Prozesse einsetzten, die ein bestimmter Teil der kleinen Betriebe und Kleingewerbetreibenden nicht mittragen, nicht aushalten konnte. Also da gab es einfach noch viele kleine Läden, Kneipen, Zeitungsläden und so weiter. Und die kleinen Städte leerten sich aber, weil die Leute sozusagen in die Banlieues der Großstädte abwanderten, in einem historischen Prozess, der in Deutschland zum Beispiel wesentlich früher stattgefunden hatte. Auf diese Schichten hatte das bürgerliche Lager, das Regierungslager lange Zeit Rücksicht genommen, weil das für das bürgerliche Lager im späten 19. und für einen großen Teil des 20. Jahrhunderts hindurch der Puffer gegen die Revolution war. De Gaulle war der Letzte, der das verstanden hatte und der diese Schichten nochmal sozusagen gepflegt hatte, um zu sagen, die dürfen aber nicht absaufen, weil das ist unser Puffer gegen die rote Gefahr, die in der Arbeiterschaft umgeht, das ist unser Puffer gegen die Revolution. In den Großstädten gibt es zwar sozusagen gefährliches, bedrohliches, subversives Potenzial, also zum Beispiel die gefährlichen Klassen in Gestalt des Industrieproletariats im späten 19. Jahrhundert. Aber zumindest auf dem Land muss es sozusagen noch soziale Schichten geben, die dafür sorgen, dass es stabile gesellschaftliche Mehrheiten gibt, die ausreichen, um die Revolutionsgefahr zu bannen. De Gaulle ist der Letzte, der es geschafft hat, diese Koalition zwischen sozusagen Großkapital, das schon an internationalen Märkten orientiert war, und sagen wir mal eigentlich in ihrer sozialen Funktion überholten traditionellen Mittelklassen zusammenzuschweißen, und zwar im Mai 1968, in der Reaktion auf den Mai 1968, im Juni 1968, als de Gaulle zurückkam, der also zwischendurch abgehauen war und die Armee aus Baden-Baden holen wollte, und als de Gaulle triumphal zurückkehrte und die Wahlen Ende Juni 1968 triumphal gewann. Das hat zum letzten Mal diese Koalition zusammengeschweißt. Die flog aber Ende der 70er Jahre in Stücke. Das konnte man messen, zum Beispiel an massenhaften Demonstrationen von Landwirten, von Freiberuflern wie Ärzten, Anwälten und so weiter. Und am Rückgang der bürgerlichen Rechten bei Wahlen. Ein Teil der bürgerlichen Rechten hat sogar versucht, es aufzufangen. Damals war Valéry Giscard d'Estaing ein konservativ-liberaler Staatspräsident, aber es gab sozusagen eine oppositionelle Strömung innerhalb der bürgerlichen Rechten, so wie wenn es zwei rivalisierende Flügel innerhalb der CDU gäbe. Damals angeführt von einem sehr wandlungsfähigen Politiker namens Jacques Chirac, der also schon die unterschiedlichsten Sachen und ihr Gegenteil im Laufe seiner politischen Karriere vertreten hat, der damals versuchte, auf der, sagen wir mal, protektionistischen, nationalistischen Welle zu surfen, der in seinem berüchtigten oder berühmten Appell von Cochin, Cochin ist ein Krankenhaus in Paris, wo Chirac sich damals von einem Autounfall erholte, sagte, die Politik Giscards der europäischen Einbindung in die EG sei die Partei des Auslands. Der sagte über den eigenen Präsidenten, das ist die Partei des Auslands. Der versuchte sozusagen, diese Schicht nochmal einzubinden. Das klappte aber nicht. Die bürgerliche Rechte verlor die Wahlen, verlor die politische Macht zum ersten Mal seit über 30 Jahren zugunsten einer Koalition aus Sozialdemokratie, also in Frankreich heißen die Sozialisten, und kommunistischer Partei, die zum ersten Mal seit der antifaschistischen Koalition nach der Befreiung 1944 sich an der Macht beteiligt. Das führte wiederum zu einer politischen, fast existenziellen Panik bei einem Teil der Mittelklassen, die jetzt sozusagen die Bedrohung, die auf ihnen lastete, wirtschaftlich geraten wir unter die Räder, politisch-ideologisch übersetzte, wenn es uns schlecht geht, dann deswegen, weil die Roten uns kaputt machen wollen, die Roten sind an der Macht. Das führte sozusagen zu einem gewissen Aufbruch von rechts, der sich auch auf der Straße niederschlug in konservativen oder reaktionären Protesten, zumal die Straße frei war, weil die Gewerkschaften gelähmt waren, dadurch, dass die sogenannte Linke an der Macht war. Das war sozusagen die Basis, auf der der Front National zum Durchbruch kam. Das gab noch ein sinnstiftendes Band, sozusagen ideologisch sinnstiftendes Band, das die ganzen Proteste und den ganzen Aufbruch von rechts Aufbruch nach gestern eigentlich in sozialer Hinsicht, miteinander verband. Das war 1984 die Mobilisierung für den Erhalt der katholischen Privatschulen. Also die gibt es immer noch, die besuchen immer noch 20% der Schüler und Schülerinnen eines Jahrgangs, das sind sozusagen die Schulen, die die Elite, die gesellschaftliche Elite formt, diese Gesellschaft, die katholischen Privatschulen. Das sind also Schulen, die Verträge mit dem Staat haben, aber ihren eigenen konfessionellen Lehrplan bestimmen, während in den öffentlichen Schulen in Frankreich zum Beispiel anders als in Deutschland kein Religionsunterricht angeboten wird. Die waren zwar nicht bedroht vom Dichtmachen, aber denen wollte der Staat die Subventionen der öffentlichen Hand zusammenstreichen. Das war ein Gesetzentwurf vom damaligen Bildungsminister Savary. Dagegen gingen auf dem Höhepunkt 1 bis 2 Millionen Demonstranten auf die Straße, überwiegend aus dem konservativen Lager, aber mit Jean-Marie Le Pen und seiner ganzen Camarilla vorneweg, deutlich sichtbar. Das war derselbe Monat, wo die Europaparlamentswahlen 1984 stattfanden und ein wichtiges Ergebnis, eine wichtige Ursache für den Durchbruch. Jetzt noch ganz kurz, um zu charakterisieren, was macht die gesellschaftliche Positionierung des Front National in der Phase aus? Sicherlich eine starke pro-westliche und auch damals deutlich pro-amerikanische Ausrichtung der internationalen Politik. Le Pen bezeichnete sich damals immer als engen Freund von Ronald Reagan, dem selber sehr weit von rechts kommenden Präsidenten der USA. Also eine stark pro-katholische und abendländische, aus kolonialer Tradition sich speisende Orientierung in der Innenpolitik und in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, vor allem die Forderung nach Steuersenkung, nach wirtschaftlicher Deregulierung und Liberalisierung und sozusagen mehr Luft für die, vor allem für die mittelständischen Betriebe. Das Ganze verkündet unter dem Namen Befreiung der französischen Wirtschaft, also Befreiung der französischen Wirtschaft von ihren Fesseln, von ihren etatistischen und bürokratischen Fesseln, von Steuern, von Sozialabgaben und so weiter. Und von zu starken Gewerkschaften auch. Also sozusagen der Front National als verschärfendes Kollektiv zur konservativen liberalen Rechten in einer Zeit, als es zumindest in der Wirtschaftspolitik damals noch deutliche Unterschiede zwischen etablierter Linker und etablierter Rechter, also konservativem Block und Sozialdemokratie in Frankreich gab. Die gibt es inzwischen in der Wirtschaftspolitik so auch nicht mehr, weil die natürlich auch abgeschliffen worden sind durch die wirtschaftspolitische Praxis der jeweiligen Regierung. Ist sozusagen der Front National für die bürgerliche Rechte eher sowas wie der voranschreitende Flügel, um den sozialdemokratischen Etatismus, der da angeprangert wird, oder den Sozialokommunismus, wie man sagt, weil zumindest am Anfang die KP noch als Juniorpartnerin, obwohl sie nichts zu sagen hat, mit in der Regierung drin sitzt, wie die Rechte damals sagt. Das dauert bis Ende der 80er und dann kommt es zu dem massiven Umbruch. Dieser massive Umbruch hat mit drei Faktoren zu tun. Der erste ist, es gibt keinen Platz mehr für eine eigenständige Partei auf der Rechten, wo es eng wird, wo die Plätze eng werden. Deswegen, weil die konservative Rechte natürlich versucht, mit dieser neuen Kraft, die auf ihrer Rechten entstanden ist, umzugehen und sie entweder zu domestizieren, zu zähmen, sodass sie handzahm wird und irgendwann als nicht mehr gar zu auffälliger Bündnispartner dienen kann. Oder aber sie verschwinden zu lassen, indem man ihnen ihre Rhetorik und ihre Programme wegnimmt. Die konservative Rechte, die von 1986 bis 1988 regiert, versucht beides. Sie nimmt ein Wahlprogramm an, wo zum Beispiel in der Ausländerproblematik zum Teil wörtlich aus dem Front National-Programm abgeschrieben worden ist, weil die Programme zum Teil von Politikern verfasst worden sind, die 1, 2, 3 Jahre später selber zum Front National übertreten und überlaufen. Wie zum Beispiel Jean-Yves Le Gallou, der von der UDF, also von dem konservativ-liberalen Parteibündnis kommt, der zum Front National übertritt, oder Bruno Maigret, der vom neogaullistischen RPR kommt, der später zum Chefideologen des Front National wird. Gleichzeitig führt die regierende konservative Rechte unter ihrem berüchtigten autoritären Innenminister Charles Pasqua das Mehrheitswahlrecht wieder ein. Die Sozialdemokraten hatten es abgeschafft und das Verhältniswahlrecht eingeführt. Die Sozialdemokraten hatten nämlich auch ihr Kalkül. François Mitterrand als Staatspräsident, der ein großer Zyniker vor dem Herrn war, hatte nämlich gesagt, dass diese Partei da ein bisschen aufsteigt, ist gar nicht schlecht für uns. Der hat sogar noch ein bisschen Zucker dabei gegeben, ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Mitterrand hat dafür gesorgt, dass Le Pen schön häufig ins öffentlich-rechtliche Fernsehen eingeladen wird, damit man ihn schön häufig sieht, weil er sich sagte, wenn die 10% haben, also natürlich nicht so, dass sie irgendwann mit 30% landen und einen überschwemmen und einem über den Kopf wachsen, aber solange die 10% haben, ist das gar nicht so schlecht für uns. Das spaltet die Rechte, weil zumindest ein Teil der konservativ-liberalen Rechten gesagt hat, mit denen verbünden geht nicht. Und auch, weil, wenn die Rechte es gemacht hätte, sie einen Teil ihrer gemäßigsten Wähler in der Mitte, in der rechten Mitte verloren hätte, die dann sozialdemokratisch gestimmt hätten. Das ist also durchaus ein strategisches Problem für die bürgerliche Rechte, das sie versucht zu lösen, indem sie einerseits rhetorisch stark übernimmt, was der Front National sagt, andererseits aber das Mehrheitswahlrecht einführt und dadurch dem Front National das Messer an die Klinge setzt, weil dann heißt es, wenn ihr Abgeordnete wollt und wenn ihr im Parlament vertreten sein wollt, dann haltet ihr entweder die Klappe, ordnet euch unter und dann kriegt ihr von uns ein paar Sitze zugestanden, die ihr im zweiten Wahlgang erobern könnt, oder wenn ihr euch nicht mit uns verbündet, dann verschwindet ihr in den zweiten Wahlgängen von der Bildfläche, weil ihr nirgendwo eine eigenständige Mehrheit erringen könnt. Nirgendwo stimmt nicht ganz. Es gibt einzelne Wahlkreise, wo der Front National also es auch schafft, eigenständige Mehrheiten zu erringen. Das bleiben aber immer einzelne Wahlkreise. Auf der Rechten wird es also eng und das wird auch sozusagen strategisch schwierig, da eine eigene Position auf die Dauer zu behaupten, zumal gerade unter Pasqual als Innenminister 86 bis 88, später nochmal 1993 bis 95, die konservative Rechte auch harte Gesetze im Einwanderungsbereich, Ausländergesetznovellen, im Antiterrorbereich, im Bereich der inneren Sicherheitsgesetze, im Bereich der Polizeigesetze durchdrückt, wo sozusagen für eine Partei wie den Front National sich dann auch die Frage stellt, die machen die Gesetze und ihr redet nur, wozu seid ihr überhaupt Nutze. Das ist sozusagen ein Faktor. Der zweite Faktor ist der weltpolitische Umbruch. 1989 fällt die Mauer, der sogenannte real existierende Sozialismus bricht weg. Es gibt sozusagen, so jedenfalls der Glaube, der damals massiv verbreitet wird, keinerlei Alternative mehr, es gibt kein anderes System mehr, es gibt nur noch den Kapitalismus als, so wird es damals häufig dargestellt, unüberwindbarer geschichtlicher Horizont. Heute stellt man sich da zum Teil wieder ein bisschen mehr Fragen, aber sagen wir mal, das Klima ist schon um 1990 extrem so, dass man sagt, okay, Sozialismus kaputt, der Kapitalismus hat gesiegt und ist nur noch sozusagen das einzige Richtige. Sozusagen diese Alternativlosigkeit gekoppelt mit drittens der Krise, der tiefen Sinnkrise der französischen Linken. Einerseits bei der KP, die schon vorher in die Krise zu taumeln begonnen hat, unter anderem weil sie bei ihrer Regierungsbeteiligung gar nichts erreicht hat, sondern nur sozusagen für die Sozialdemokratie ein bisschen für Ruhe in den Betrieben gesorgt hat. Also schon ab 1984 ist die KP im freien Fall, als aber das System des real existierenden Sozialismus, an dem die französische KP sich real als Modell immer noch orientiert hatte, wegbricht, bricht für sie sozusagen auch die ganze weltpolitische strategische Orientierung weg. Das heißt, die Frage für diese Partei ist, was wollen wir überhaupt noch? Es stellt sich sogar die Frage, ob sie verschwindet. Sie kann sich da noch mal fangen, Mitte der 90er Jahre, als, sagen wir mal, linkssozialdemokratische Reformpartei. Im Moment stellt sich aber wieder die Frage, ob sie längerfristig noch überlebt, weil sie, sagen wir mal, nochmals sich für 5 Jahre ab 1997 an der Regierung beteiligt hat und wiederum gar nichts erreicht hat, sondern nur sozusagen den Neoliberalismus sozial ein bisschen abgefedert hat, wie es halt für solche Parteien an der Regierung leider nun mal so ist. In der Regel jedenfalls. Für die Sozialdemokratie wiederum ist es so, also die KP ist in der Opposition, aber erstmal abgeschmiert, Ende der 80er Jahre. Die Sozialdemokratie ist an der Regierung unter Mitterrand, aber in ihrer wahrscheinlich schlimmsten Phase, nämlich ihrer erzkorruptesten Phase, wo die Sozialdemokratie also auch offen sagt, es gibt keinerlei, there is no alternative, wie Thatcher zu sagen pflegte, es gibt keinerlei Alternative. Der Neoliberalismus und sonst läuft nichts. Und wo gleichzeitig eine massive Selbstbedienung bei sozialdemokratischen Funktionären einsetzt, also wo es massiv korrupte Figuren an François Mitterrands Hofstaat gibt, wie solche Sumpfblüten wie seinen damaligen Außenminister, den notorisch korrupten Roland Dumas, der also auch später verurteilt worden ist. In dieser Phase stellt sich für einen Teil der sozialen Unterklassen, der Arbeiterschaft, der Arbeitslosen, der, sagen wir mal, gesellschaftlich Benachteiligten, die Frage, was ist für uns überhaupt die Alternative? Kommunismus tot, Sozialdemokratie, sieht man nicht mehr richtig, was daran noch alternativ oder links wäre. Und die extreme Rechte gibt die Antwort, wir. Wir sind die neue Fundamentalopposition. Das wird also durchaus rhetorisch begründet. Sozusagen, wir sind die, die den sozialen Protest ausdrücken durch ein neues Sozialprogramm, was starke sozialdemagogische Elemente, starke soziale Versprechen aufnimmt, durch also auch programmatische Veränderungen, weg von diesem die Wirtschaft befreien hin zu, sagen wir mal, eher Versprechen, die auf nationalen Protektionismus mit als vermeintlicher Schutz für die Arbeiterschaft und für die nationale Arbeit, die mit diesem vermeintlichen, also eine Vorstellung von nationalem Protektionismus, der mit diesem vermeintlichen Versprechen einhergeht. Damit einhergehend auch die weltpolitische Umorientierung, ich habe es vorher angedeutet, sozusagen mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Wegfall der Blockkonfrontation, eine Abkehr vom starken Pro-Amerikanismus, vor allem während des Irakkriegs von Januar, Februar 1991. und auch eine Orientierung auf identitäre Erweckungsbewegungen, wie die extreme Rechte sie jedenfalls interpretiert. Zum Beispiel zeitweise und für bestimmte Strömungen, das ist aber sehr umstritten. Die katholischen Fundamentalisten machen das zum Beispiel nicht mit. Aber sagen wir mal, bei bestimmten Strömungen einen positiven Bezug auf Bewegungen des politischen Islam zum Beispiel, weil sie sagen, die sind auch gegen Kulturvermischung, die wollen ihre eigene Kultur bewahren. Soweit sich das damit verträgt, dass wir sagen, die Immigranten aus euren Ländern, die schicken wir aber zurück. Warum nicht? Gegen den Islam haben wir nichts, solange sie ihn zu Hause praktizieren. Aber hier hat er natürlich nichts zu suchen. Aber sozusagen, es gibt einen positiven Bezug einerseits auf nationalistische Regime, in Osteuropa auf jeden Fall, zum Teil auch starke oder autoritäre Staaten in der Dritten Welt und auf identitäre Bewegungen wie den politischen Islam. Also Le Pen ist jemand, der immer zwischen den verschiedenen Strömungen rumlavierte, der mal den katholischen Fundamentalisten recht gibt und irgendeine Geste macht, die denen zurechtkommt und mal eine Geste macht, die eher in den Nationalrevolutionär in den Kram passt. Aber Le Pen macht das eine Zeit lang mit und geht zum Beispiel Erbakan, den damaligen Chef der türkischen Islamisten, im August 1997 besuchen. Also der Bezug auf den Islam, je nachdem als Gegenspieler, als Antipode zur abendländischen Zivilisation, als Feind, als Hassobjekt oder auch als fernes Spiegelbild, das auch nur nach seiner Identität sucht und dadurch positiv ist, solange sich das nicht vermischt, solange die Kulturen getrennt bleiben, das wird durchaus unterschiedlich eingesetzt. In den 80er Jahren in seiner nationalkonservativen Phase war die Abgrenzung vom Islam eines der Hauptdiskurselemente beim FN. Also die ständige Bedrohungssituation, in 20 Jahren müssen die Frauen hier Schleier tragen und die Erscheinung unter der Khomeini-Diktatur in Frankreich werden auch uns aufgezwungen und in Frankreich darf man kein Schweinefleisch mehr essen, pipapo. In den 90er Jahren spielt es noch eine gewisse Rolle, um die Einwanderer zu stigmatisieren, wird aber gleichzeitig zum Teil begleitet davon, dass man sagt, okay, aber wenn sie nach Hause gehen und das zu Hause praktizieren, ist das prima, weil dann haben sie ja auch wieder ihre eigene Identität. Das ist eher, geht eher im Sinne von dem, was die Leute der Nouvelle Droite sagen. Also da hatten eher, sagen wir mal, eine Zeit lang die katholischen Fundamentalisten zum Beispiel federn lassen müssen, die das also gar nicht abkönnen, weil für die ist der Islam halt der religiöse Konkurrent und der Feind. Mit einer solchen anderen gesellschaftlichen Positionierung zieht Le Pen auch ein anderes gesellschaftliches Publikum an sich. Zum Beispiel bei der Präsidentschaftswahl am 23. April 1995, im ersten Wahlgang, ist Le Pen, es wird so dargestellt, zumindest durch die bürgerlichen Medien, als sei er der Kandidat mit den meisten, also der Einzelkandidat mit dem höchsten Anteil an Industriearbeiterstimmen. Das sind zwischen 25% und 30%. Also diese 25% und 30% täuschen insofern, als erstens die linken Stimmen sich auf mehrere Kandidaten aufteilen, im ersten Wahlgang sozialdemokratisch, parteikommunistisch, und zweitens, als viele Industriearbeiter gar nicht erst zur Wahl gehen, entweder aus tiefer Enttäuschung und Frustration über die Linke oder weil sie gar kein Wahlrecht haben, weil sie zur eingewanderten Arbeiterschaft gehören. Aber dennoch gibt es, sagen wir mal, eine Umschichtung der Wählerschaft, die weggeht von den traditionellen Mittelschichten, die eher wieder konservativ wählen, und hin zu einer Anziehungskraft auf Arbeiter- und erwerbslose Wählerschaft. Die große Frage jetzt ist, war das alles strategisch geplant? Ist das alles eine super Strategie, um sozusagen irgendwann das politische System auf eine ganz neue Art aufzurollen? De facto, es wird intern auch gesagt, nach außen natürlich nicht, aber intern wird es de facto gesagt, faktisch orientiert an dem, was die NSDAP geschafft hat, also sozusagen allein in Abgrenzung von allen anderen politischen Kräften, auch von den Konservativen, zur Massenbewegung zu werden und aufzusteigen, bevor man dann nach Bündnispartnern sucht, wie den deutschen Nationalen und den preußischen Eliten im Fall der NSDAP. Die Frage ist, ist das eine super Strategie oder ist der Front National in gewisser Weise reingeschlittert? In den 90er Jahren in gewisser Weise vielleicht fasziniert vom Objekt der Beschäftigung oder dass die Gefahr sehend und sie dadurch vielleicht überschätzend, war ich überzeugt, dass es eine Strategie und nur eine Strategie ist, die der Front National bewusst gewählt hat. Davon bin ich heute weniger überzeugt, zumal die Ergebnisse nicht unbedingt für den totalen Erfolg dieser Strategie sprechen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus objektiver Situation, man konnte nicht anders, zum Beispiel die bürgerliche Rechte hatte das Feld auf der Rechten so weit eingenommen, dass da kein Platz blieb. Es gab auch Brüche zwischen dem Front National und dem bürgerlichen Lager. Zum Beispiel, als Le Pen sich erstmals offen und vielleicht nicht genau kalkulierend, was er da tut oder welche Folgen das haben wird, zum Geschichtsrevisionismus bekennt. Sein berüchtigter Auftritt im französischen Fernsehen vom 13. September 1987, die Detailaffäre. Also Le Pen wird gefragt, was denken Sie von den Thesen der geschichtsrevisionistischen Historiker? Und Le Pen antwortet, ich bin für die freie Diskussion und für die Freiheit der Forschung. Und es gibt so viele offene Fragen in der Geschichte, man weiß auch nicht, welche militärische Macht jetzt dieses und jenes Schiff im Ersten Weltkrieg hat absaufen lassen. Und dann fragen die Fernsehjournalisten nach, ja, haben Sie wirklich Zweifel daran, dass es gibt doch einen Fakt, dass sind 6 Millionen Leute vergast worden. Und Le Pen, wie 6 Millionen, muss ich wirklich dran glauben? Und er fängt sich dann, indem er sagt, okay, kann man darüber diskutieren, aber es ist eine Detailfrage. Un point de détail de l'histoire, ein Detailpunkt der Geschichte. Und wenn Sie ein Buch, so sagt er, über den Zweiten Weltkrieg aufschlagen, das 1000 Seiten hat, dann sind da 3 Linien, 3 Zeilen über diese Frage. Aber also das ist bekannt geworden als die Detailaffäre. Er hat aber nicht nur gesagt, das sei eine Detailfrage, sondern er hat tatsächlich offensiv die historische Wahrheit in Frage gestellt. Es ist nicht ganz klar, ob Le Pen kalkuliert hat, was für Folgen das haben wird, weil es hat zur Folge, dass er viele Dinge nicht mehr machen kann, die er machen wollte. Er war zum Beispiel eingeladen einen Monat später zum Parteitag der britischen Konservativen, der Tories in Blackpool, weil er damals mit Margaret Thatcher ebenso wie mit Ronald Reagan konnte, wird dann aber prompt wieder ausgeladen. Le Pen wollte vor der Präsidentschaftswahl 1988 in die USA fahren und Ronald Reagan treffen, das hat er auch gemacht. Er wollte aber auch nach Israel fahren und den Staat Israel besuchen. Das hat auch den Grund, einmal, weil er damals mit seinem anti-arabischen Diskurs durchaus Zustimmung bei israelischen Rechten findet. Ja, es gab da also auch ein Zusammentreffen mit Vertretern der Herut-Partei, der Vorläuferin des Likud-Blocks in New York im Februar 1987. Andererseits, weil das natürlich für alle Politiker in rechtsextremer oder faschistischer Tradition strategisch wichtig ist, sich da sozusagen zu versuchen, einen Persilschein zu verschaffen und sozusagen dadurch zu begründen, dass sie eben keine Wiedergänger der Nazis sind. Die Einladung wird aber storniert. Le Pen wird nach der Detailaffäre in Israel zur Persona non grata erklärt. Nun kann man natürlich sagen, das war eine bewusste Provokation, um auf sich aufmerksam zu machen. War es dann sicherlich auch da, auf die Art, wie er damit umgegangen ist, indem er sich als den Verfolgten, unschuldigen Außenseiter, der durch das ganze Establishment verfolgt wird, präsentierte. Die Frage ist trotzdem, ob er strategisch so klug war, weil Bündnisoptionen dadurch für ihn verbaut wurden. Die andere Frage ist, ob er das wollte oder nicht, weil Le Pen war jetzt nicht unbedingt jemand, der die Ambition hatte, Postminister zu werden in der Regierung als Juniorpartner, sondern der sagt, wenn die Geschichte will, dann rufen die Franzosen mich irgendwann als ihren Retter in einer Zeit tiefer Krise und sonst bleibe ich Oppositionspolitiker und unumstrittener Chef im eigenen Hause in meiner Partei, ist mir auch recht. Das heißt, möglicherweise war es ihm auch wurscht. Fakt ist, dass bestimmte Bündnisoptionen auf der konservativen Rechten einfach de facto verbaut waren. Das heißt, dass nur noch gewisse Strategien möglich waren, was zumindest bestimmten Leuten in der Partei auch gar nicht recht war, wie zum Beispiel den jüngeren aufstrebenden Kadern um die 40, die tatsächlich an die Fleischtöpfe der Macht wollten und das umso mehr ab 1994, als das Vorbild in Italien mit der Regierungsbeteiligung der Neofaschisten oder Postfaschisten oder wie immer, mit Silvio Berlusconi, als dieses Vorbild da war. Deswegen zunehmende Brüche in der Partei und die große Krise 1998-99, als Bruno Maigret, der Chefideologe, immer mehr aufbegehrt. Maigret, der einerseits, sagen wir mal, einen stärker theoretisch durchstrukturierten Rassismus vertritt als Le Pen, der näher an der NS-Ideologie steht an Le Pen, der ideologisch härter ist als Le Pen, weil er für eine durchstrukturierte, durchdachte Ideologie steht, während Le Pen ist kein Ideologe. Le Pen greift mal hier was auf, greift mal da was auf, sucht da eine gelungene Provokation und wittert da eine geschickte strategische Gelegenheit, sich zu profilieren. Bei Le Pen ist aber nichts kohärent. Da kann 2 Jahre danach das Gegenteil von dem vertreten, was er 2 Jahre davor vertreten hat. Maigret ist ein Ingenieur von seiner Ausbildung her, der eine absolut durchdachte Ideologie vertritt. Maigret ist aber auch jemand, der auf Regierungsbeteiligung oder auf die Schaffung von Chancen zur Regierungsbeteiligung drängt, der das sogar schafft nach den Regionalparlamentswahlen im März 1998, wo es erstmals seit den 80er Jahren, nach 10 Jahren Pause, wo Bündnisunfähigkeit gegenüber der bürgerlichen Rechten bestand, wo es in 5 Regionalparlamenten, zum Beispiel in Lyon, zum Beispiel in Dijon, zum Beispiel in Montpellier, Bündnisse, nicht offen erklärte, aber faktische Stimmbündnisse zwischen Konservativen und Rechtsextremen gibt. Le Pen reagiert, indem er sagt, für mich gibt es nur eins, ich muss der Herr im Hause sein, mir darf niemand Schatten werfen, der Mann muss raus. Das heißt, er wirft seinen Chefideologen raus, spaltet damit aber die Partei, weil es ein Aderlass bedeutet von 15.000 Leuten, die gehen. Die Partei hatte damals 42.000 Mitglieder. Zahlende Mitglieder, die Karteien mussten also offengelegt werden, weil beide sich einen Gerichtsstreit um den Namen der Partei lieferten. Also von 42.000 Mitgliedern gehen 15.000 davon über die Hälfte der gewählten Mandatsträger, vor allem in den Regionalparlamenten, weil im Nationalparlament ist der Front National nicht vertreten aufgrund des Mehrheitswahlrechts. Über die Hälfte der Kader, der Ideologen, der Leute, die eine theoretische Ausbildung durchführen können, die Bücher gelesen oder Bücher verfasst haben. Das ist ein Aderlass für diese Partei. Von der diese Partei sich bis heute nicht wiederholt hat. Im Moment hat der Front National geschätzte 10.000 Mitglieder. Ungefähr ein Viertel von dem, wahrscheinlich etwas weniger als das, was er vor dieser Spaltung hatte. Danach tritt der Front National sozusagen in der Phase ein, wo schon die Vorläufer der Krise beginnen. Ich denke deswegen, dass man so eine Partei strategisch nicht überschätzen darf. Sie hat ihre strategische Intelligenz. Sie schafft es zum Beispiel, Plätze zu besetzen, wenn ihnen andere Plätze verbaut sind. Der Platz als Bündnispartner an der Seite der Konservativen war dieser Partei seit Ende der 80er Jahre, war ihr verbaut. Dann hat sie es geschafft, den Platz als Protestpartei, als nationale Fundamentalopposition einzunehmen und damit auch tatsächlich sich zu stabilisieren und ein anderes Publikum auf sich zu ziehen. Mit der großen strategischen Frage allerdings, wohin? Weil, sagen wir mal, das Kalkül, dass irgendwann die Krise so tief sein wird, dass derselbe sprunghafte Aufstieg gelingt, wie er der NSDAP gelang, dieses Kalkül ist ja nicht aufgegangen. Also es ist de facto nicht erfolgt, sondern der Front National blieb eine Partei um die 15% der Stimmen. Aber es war eben nicht dieser Sprung da von 10 auf 15 und dann von 15 auf 30, wie er bei der NSDAP irgendwann innerhalb von 2-3 Jahren erfolgte. Und dann kommt das große strategische Hemmnis. Die Führerpartei schafft es nicht sozusagen ihre Fähigkeiten zum intelligenten Agieren durch Nutzen von intellektuellen Potenzialen, die sie hatte, zu nutzen, weil der Chef will der Chef sein und der Chef wirft die ihm gefährlich werden könnten, raus, sorgt dafür aber, dass seine eigene Partei zur leeren Hülle oder fast zur leeren Hülle wird. So, 1999, also tiefe Krise, erster Rückschlag bei Wahlen, 6% für den Front National, 3% für die Abspaltung unter Migré bei der Europaparlamentswahl, sind zusammen 9% für die Partei, die es gewohnt war, auf 15% Niveau zu sein. Dann nochmal der große Sieg, 2 Jahre später bei der Präsidentschaftswahl 2002, oder nicht der große Sieg, sondern der vermeintliche große Triumph, der meines Erachtens aber in dem Fall tatsächlich ein Strohfeuer war, oder sagen wir mal, die schon schwelende Krise überdeckte. Also der große Triumph ist, dass Le Pen als Herausforderer des konservativen Präsidenten Chirac in die Stichwahl, an der bekanntlich nur 2 teilnehmen können, einzieht. Mit 17% der Stimmen. Das überdeckt aber die strukturelle Schwäche der Partei, die schon da ist. Aus 2 Gründen. Das eine ist, es war dennoch ein Wahlunfall. Le Pen zog nicht deswegen in die Stichwahl ein, weil er so stark gewesen wäre, sondern weil es eine relativ starke Zersplitterung des Stimmenanteils gab, der in allen politischen Lagern, und weil die anderen etablierten Kandidaten so schwach waren. Chirac hatte zum ersten Mal als amtierender Präsident unter 20% der Stimmen bekommen. Er hatte 19%. Jospin als amtierender Premierminister, der mit über 30% der Stimmen gerechnet hatte, fand sich bei 16% wieder. Als Quittung für seine Politik, und zwar häufig als Quittung für links, weil die radikale Linke, außerinstitutionelle radikale Linke, hatte auch über 10% in diesem ersten Wahlgang. Und ein Teil der sozialdemokratischen und ein Teil der parteikommunistischen Wählerschaft ist zu Hause geblieben, weil sie gesagt hat, diese de facto neoliberale Realpolitik an der Regierung wollen wir nicht mittragen. Das heißt, es war eher die Schwäche der anderen Kandidaten als seine eigene Stärke. Das ist das eine. Das zweite ist, also dass es de facto ein Wahlunfall war, weil niemand wissen konnte, dass er um 0,5% vor Jospin, dem Regierungschef, liegen wird. Das zweite ist, dass Le Pen auch deswegen ein bisschen mehr, also von 15 auf 17 gewachsen war, weil die Leute ihn für weniger gefährlich hielten, weil keine strukturierte Partei mehr dahinter war. Also Le Pen hat in den 90er Jahren Wahlkämpfe betrieben, in der Phase, wo er sich sozusagen als Chef einer fundamental oppositionellen Protestpartei zu profilieren versuchte, wo er eine ganz scharfe Abgrenzung von der bürgerlichen Rechten durchgezogen hat und wo er 1995 zum Beispiel gesagt hat, vor dem zweiten Wahlgang, vor der Stichwahl zwischen Chirac und Jospin: Chirac, c'est Jospin en pire. Chirac ist dasselbe wie Jospin, aber noch schlimmer. Also wo er tatsächlich gesagt hat, der konservative Kandidat ist schlimmer für uns als der sozialistische. Das sah damals wie eine durchdachte Strategie aus, eine Polarisierungsstrategie. Wir hauen das bürgerliche Lager in Stücke und schaffen die Polarisierung mit der politischen Linken. Er hätte im Übrigen auch davon geträumt, gegen Jospin in die Stichwahl einzuziehen. Dann wäre es möglicherweise auch anders gelaufen, weil sich dann das konservative Potenzial auf beide aufgeteilt hätte. War aber nicht so. es lief nicht so, sondern er war sozusagen als der Kandidat allein gegen alle, gegen das konservative Lager in der Stichwahl. Und das konservative Lager hatte die Unterstützung der Linken bis weit nach radikal links und der bürgerlichen Mitte, der konservativen Rechten bis weit nach rechts außen, also alles, was nicht Front National war. Das heißt, der Front National hatte sich de facto isoliert. Le Pen hatte im Vorfeld einen Wahlkampf betrieben, der stark personenzentriert auf Chirac war, wo er sozusagen den Abklatsch, den schwachen Abklatsch, und das gehörte zu seiner Schwäche, weshalb die Leute ihn allerdings auch für nicht mehr so gefährlich hielten, den schwachen Abklatsch dessen, was er in den 90er Jahren gemacht hat, runtergebetet hat. In den 90er Jahren war es die bewusste Abgrenzung von der bürgerlichen Rechten, die falsche Rechte, die antinationale Rechte, die Systemrechte, die in der Globalisierung aufgegangen, die Rechte ist für uns schlimmer als die Linke, weil es sozusagen die falschen 50er sind. In 2002 haut er nur noch persönlich auf Chirac rum. Chirac ist der Lügenprinz, Chirac ist der Präsident der Lüge, Chirac ist Pinocchio. Er hackt sozusagen nur noch auf Chirac rum. Das ist sozusagen die Karikatur der Strategie von damals. Also 1995 ist es noch, Chirac ist für uns strategisch ungünstiger als Jospin. 2002 ist, Chirac ist mein Feind, Chirac muss man hassen, Chirac ist ein Lügner. Die Leute hielten ihn nämlich nicht mehr für so gefährlich, weil er nicht mehr als der Führer im Braunhemd wahrgenommen wurde, sondern als der stotternde Greis. Deswegen hat dieses Wahlergebnis der bereits erfolgte strategische Schwäche überdeckt. Es war auch so, dass Le Pen kurz danach bei der Sommerakademie des Front National in Hochsavoyen, im August 2002 gesagt hat, drei Monate später Probleme gehabt, eine Regierung zu bilden, wenn es denn je dazu gekommen wäre. Ich hätte nicht das Personal gehabt, ich hätte nicht den Bündnispartner gehabt, ich hätte nicht gewusst, mit wem. Also er ist in gewisser Weise auch reingeschlittert in diese Stichwahl. Total isoliert sozusagen, eine breite Front gegen ihn, 2 Millionen Leute auf der Straße, Gewerkschaften gegen ihn, alle politischen Lager gegen ihn. Das war, glaube ich, auch das Signal, das seiner Wählerschaft gegeben wurde. Er wird es nicht schaffen an die Macht. Weil bei dieser Wahl hätte er es vielleicht noch schaffen können, bei der nächsten wird er zu alt sein. 2007 war wahrscheinlich auch die Kandidatur zu viel, weil er schon zu alt war. Also Le Pen ist jetzt in diesem Jahr 80 geworden, vor 3 Monaten. Und dann beginnt die Krise, zunächst schleichend. Orientierungsstreit, Nachfolgestreit, also ganz kurz zwischen seiner Tochter Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen unbedingt aufbauen will, seinem Vizepräsidenten Bruno Gollnisch, der, sagen wir mal, die Tochter steht eher für so eine gewisse Modernisierung, für ein gewisses Lifting, zum Beispiel Aufgabe der strikten Abtreibungsgegnerschaft. Bruno Gollnisch steht eher sozusagen für den traditionelleren Flügel. Das ist ein politischer Orientierungsstreit, das ist aber auch ein persönlicher Streit um die Macht in der Partei. Es gibt eine Konkurrenz, zumindest sieht es eine Zeit lang so aus, als ob jemand ihm gefährlich werden könnte. Das ist ein Nationalkonservativer, kein Faschist im engeren Sinne, ein Nationalkonservativer, der Graf Philippe de Villiers. Philippe de Villiers ist der Chef des Departements der Vendée, das schon 1794 konterrevolutionär war, das immer konservativ war, das sicherlich unter Vichy eine gewisse Tradition als Kollaborateursdepartement gespielt hat, aber immer im Sinne einer traditionellen Eliten, also Klerus und Armee, aber nie im Sinne eines faschistischen Aktivismus oder so. De Villiers wäre in Deutschland auf dem rechten Flügel der CSU. Oder in der Mitte der CSU vielleicht. In der rechten Mitte der CSU. Also immer vor dem Hintergrund der französischen Geschichte. Das ist sozusagen ein Anti-1789er, der aber seinen Frieden mit dem bürgerlichen System gemacht hat, der jetzt also keinen Umsturz von rechts predigt, der auch nicht predigt, bürgerliche Politiker aufzuhängen, wie Le Pen es zeitweise getan hat. Also ich war mal dabei im April 1996, als Le Pen sagte, die sind alle korrupt und die richtige Lösung wäre, sie alle aufzuhängen, wie man es unter der Monarchie gemacht hat. Also von den Regierungspolitikern sprach und sagte, sie sollen gehen, solange es noch Zeit ist, solange der Volkszorn ihnen die Zeit lässt. Also das waren seine Sprüche. De Villiers macht keine solchen Sprüche. Das war jemand, der mal Minister war, der bei entsprechender Orientierung nach Ausrichtung, und wenn Sarkozy ihm die Hand geben würde, vielleicht auch wieder Minister würde, der aber versucht hat, als der Front National schon in der Krise war, auf das Terrain des FN einzubrechen, mit einer, sagen wir mal, verschärften nationalkonservativen, nationalreaktionären Profilierung. Da spielt die Frage des Spiels, nicht des Spielmaterials, sondern der Benutzung der Chiffre Islam wieder eine wichtige Rolle, weil De Villiers, der also religiös, national-religiöser Politiker ist, der vor allem mit dem Katholizismus Politik macht, ganz stark den Islam als Gegenspieler, als Antipoden und Feind benutzt und dadurch auch versucht hat, zum Teil erfolgreich, sagen wir mal, Kräfte, denen der Front National nicht mehr rassistisch genug war, weil der Front National, also zum Teil in der Öffentlichkeit verstummt war, weil er mit seiner inneren Krise beschäftigt war, abzuwerben. Was de Villiers auch gelang, also de Villiers hat es geschafft, für seine Kleinpartei, den MPF, den Mouvement pour la France, die Bewegung für Frankreich, die, sagen wir mal, eher eine, in Deutschland irgendwo zwischen CSU und Republikanern stehen würde, 3000 frühere Mitglieder des Front National abzuwerben. Die haben dem Kader abgeworben, der Generalsekretär des MPF ist der frühere Chef der Jugendorganisation des Front National, des FNJ, Guillaume Pelletier, so ein 30-jähriger Strebertyp, der jetzt allerdings bei Sarkozy angeheuert hat, also der de Villiers den Rücken gekehrt hat. Der Webmanager der Internetseite des MPF ist derselbe, der vorher der Webmanager der Website des Front National war. Der Front National macht deswegen einen Prozess, um zu sagen, ihr habt uns unsere Website kopiert, woraufhin die anderen aber sagen können, nee, das ist nur derselbe Webmanager, der also sozusagen Copyright auf seine geistigen Erzeugnisse hat. Es sieht also so aus, als ob der Le Pen in einem Teil seiner Wählerschaft den Rang ablaufen könnte. Und es ist sogar so, obwohl de Villiers eher ein verschärfter Konservativer als ein Faschist ist, anders als Teile des Front National, dass sogar zum Teil eher der härtere Flügel des Front National, dem das alles zu lasch und zu locker und zu modernisiert wird mit Marine Le Pen, eher der an de Villiers andockt, wie zum Beispiel die katholischen Fundamentalisten, weil die sozusagen versuchen, dadurch, dass sie mit de Villiers sympathisieren, Druck auf Le Pen auszuüben, dass er seinen traditionellen Diskurs wieder verschärft. De Villiers setzt also ganz stark auf die Variante, der Islam ist die Bedrohung für Frankreich und Le Pen bekämpft es nicht genug. Und Le Pen nimmt in dieser Phase sogar die vorrangige Gegnerschaft zum Islam, die in den 80er Jahren absolut dominierend war bei Le Pen, zurück. Aus dem Grunde, weil da eine gewisse Konkurrenz ist. Also Le Pen sagt natürlich nicht, die Moslems sind unsere Freunde. Le Pen ist vor 2 Jahren verurteilt worden, weil er zum Beispiel gesagt hat, die Moslems sind 5 Millionen, in 20 Jahren werden sie 25 Millionen sein und werden uns in die Gosse drücken. Also nicht, dass er ein Freund dieser Einwanderer geworden wäre. Le Pen sagt aber, de Villiers betreibt eine sehr begrenzte, reduzierte Gegnerschaft auf eine Einwanderungsgruppe. Warum sollten wir katholische Einwanderer aus der Côte d'Ivoire, aus der Elfenbeinküste, weniger bedrohlich finden als Masseneinwanderung, als was weiß ich, arabische, muslimische Einwanderer. Das widerspiegelt im Übrigen auch die Tatsache, dass sich tatsächlich das Bild, das Gesicht der Einwanderung gewandelt hat. In den 80ern war die Einwanderung, die potenzielle Einwanderung, also von Leuten, die kommen wollten und die legal oder auch illegal in Anführungszeichen kamen, war eine maghrebinische Einwanderung. Heute ist sie überwiegend schwarzafrikanisch, wesentlich stärker als maghrebinisch. Es hat schon auch damit was zu tun, dass das Gesicht der Einwanderung sich gewandelt hat, dass die Stoßrichtung des Rassismus sich gewandelt hat. Aber sagen wir mal, dadurch entsteht Le Pen nochmal eine Konkurrenz, die es aber letztlich nicht schafft, den Front National wirklich die Schau zu stürmen, weil irgendwie de Villiers es trotzdem nicht schafft, eine eigenständige Position zwischen Sarkozy, der sich schon sehr weit rechts profiliert, und Le Pen zu behaupten. Also de Villiers endet bei 2%. Le Pen hat zwar innerhalb dessen, was rechts von dem konservativen Lager ist, die Nase vorn, fällt aber trotzdem bei den Wahlen stark zurück. Weil, also es gibt erstmal ganz banale persönliche Gründe, der Mann hat bewiesen 2002, dass er nicht gewinnen kann und er ist einfach zu alt, er ist 79 bei der letzten Kandidatur. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle, dass Le Pen 2007, und damit komme ich, das sind die letzten 1,5 Minuten, 2007 versucht hat, eine neue strategische Orientierung durchzusetzen unter dem Einfluss bestimmter Berater, die dafür gesorgt hat, dass gerade der von den Konservativen kommende mittelständische oder wirtschaftsliberale Teil seiner Wählerschaft sich sehr leicht Nicolas Sarkozy anschließen konnte, weil er Le Pen nicht mehr verstand. Die Strategie 2007 war die, 2006, 2007, von Beratern wie Alain Soral, der selber historisch aus der Linken kommt, also der vor 15 Jahren ein Linker war, eine Strategie, die von diesen Leuten vorgegeben und durch Marine Le Pen, die einflussreichste der drei Töchter, in Strategie übersetzt worden ist. Die Strategie war die zu sagen, 2002 haben wir verloren, weil wir zu stark diabolisiert und zu stark isoliert in der französischen Gesellschaft waren. Deswegen müssen wir die größtmögliche, breitestmögliche Sammlung schon vor dem ersten Wahlgang versuchen, weil wenn wir jeden Stichwahl kommen, schaffen wir es nicht in nur 14 Tagen zwischen den beiden Wahlgängen unser verteufelndes, diabolisiertes Image abzulegen und sozusagen aus dem Stegreif von einer relativ schmalen Basis eine breite Koalition zu schmieden. Deswegen müssen wir eine breite Koalition vor dem ersten Wahlgang schmieden, indem wir bestimmten Ballast ablassen, indem wir zum Beispiel uns öffnen für die Franzosen, die zwar französische Staatsbürgerschaft, aber migrantische Herkunft sind. Das ist die Theorie von dem Français de souche et Français de branche. Also Français de souche ist ein seit langem üblicher Begriff für, heißt wirklich Wurzelfranzosen, für Franzosen weißer christlicher Herkunft. Und sozusagen Alain Soral sagt, neben dem Français de souche, den Wurzelfranzosen, gibt es eben auch die Français de branche, also die Franzosen vom Ast oder vom Zweig. Das sind die französischen Staatsbürger ausländischer Herkunft. Die muss man auch einbinden, weil man dadurch sozusagen schafft, diese Diabolisierung zu überwinden. Das ist eine Strategie, auch davon ausgehend, dass der Front National sozusagen ist, dass es sozusagen zunehmend als in Zeiten von EU-Integration, von Globalisierung der Märkte und, dass es zunehmend als illusorische Utopie erscheint, den absolut total souveränen Nationalstaat mit dem einheitlichen homogenischen Staatsvolk wiederherzustellen, weil es zunehmend illusorisch erscheint und weil die Leute also auch dem Front National seine eigenen Wähler zum Teil sagen, gut, aber was ihr sagt, ist vielleicht ein bisschen utopisch im Sinne einer reaktionären Utopie. Darauf gibt es also auch sozusagen Orientierungsdebatten, wo ein Teil der extremen Rechten sagt, okay, das Dilemma lösen wir auf, indem wir an einer Stelle Ballast abwerfen und stärker europäisch werden. Das heißt, wir sagen, okay, Frankreich als total souveräner Nationalstaat wird vielleicht keine Weltmacht alleine mehr werden, wie es mal war, als Kolonialmacht. Aber eine Großmacht Europa, als weißes Europa, das wäre doch möglich. Das ist eine Orientierung, die ein Teil der extremen Rechten einschlägt. Ein anderer Teil schlägt eine andere Orientierung vor, und das ist der Teil, der den Wahlkampf 2007 bestimmt hat, der schon sagt, wir sind für die Wiederherstellung der nationalen Gemeinschaft als nationale Schicksalsgemeinschaft. Von der EU wollen wir nicht viel wissen, aber in diese Schicksalsgemeinschaft müssen wir dann schon auch die Nachfahren der Einwanderer einbinden, weil sonst sieht das alles auch sehr verstaubt und überholt oder zumindest sehr utopisch im Sinne der reaktionären Utopie aus. Im Wahlkampf 2007 hat Le Pen also diese Karte gefahren und hat dadurch neue Bündnispartner gefunden, zum Teil in versprengten Splittern von Bevölkerungsgruppen migrantischer Herkunft. Es gibt zum Beispiel jemand, der da eine wichtige Rolle als Brücke spielte. Das ist ein französischer Schwarzer, der in den letzten Jahren zunehmend sich in einen immer irrational oder einen immer fanatischer werdenden Antisemitismus reingesteigert hat. Das ist ein ehemaliger oder immer noch Theatermacher namens Dieudonné, also sein Vorname, aber auch sein Künstlername, Dieudonné Mbala, ein Mensch französisch-kamerunischer Herkunft, der auch ein bisschen verrückt oder sagen wir mal ein Berufsprovokateur ist, aber der, sagen wir mal, ab 2006 bei Veranstaltung von Le Pen aufgelaufen ist, also vor dem Hintergrund, dass Dieudonné Antisemit ist. Und das war zum Beispiel jemand, der vom nationalrevolutionären Flügel innerhalb der Partei als Bündnispartner gepowert wurde, um einen bestimmten Flügel migrantischer Bevölkerungsgruppen anzuziehen. Ein anderer Teil der Partei hat das nicht verstanden. Also bei der Wahlfete, am Wahlabend, also Wahlfete, die verhagelt war, weil das Wahlergebnis schlecht war, am Wahlabend im April 2007 haben Hooligans vom Pariser Fußballclub PSG, die bei der Front National Wahlfete waren, versucht, diesen Dieudonné aus dem Maul zu hauen, weil es für die halt ein Schwarzer ist. Das gab sozusagen eine Schlägerei innerhalb dieser Wahlfete, wo sich wirklich zwei Lager gegenüberstanden. Der konservativste Teil der Wählerschaft des Vorlesens hat es nicht verstanden und gesagt, das ist doch unsolide, das ist doch unseriös. Da haben wir doch einen seriösen, konservativen Kandidaten namens Sarkozy, der also auch zwar einerseits stark für Neoliberalismus und wirtschaftliche Globalisierung ist, andererseits die Wahlkampf aber starke Anklänge und Sprüche über nationale Schicksalsgemeinschaft und zum Teil sogar Anklänge an Protektionismus, obwohl er Neoliberaler ist, also solche Sachen im Wahlkampf vorträgt. Das heißt, deswegen hat Sarkozy es auch leicht gehabt, Le Pens Wählerpotenzial leer zu saugen. Das sorgt dafür, dass nun wirklich eine recht brutale Krise da ist, wo ein Teil sich auch Bündnisse mit Dieudonné und anderen schwarzen Rassisten und Antisemiten und migrantischen Bevölkerungsgruppen orientiert, wo ein Teil sich zurückzieht auf die jeweils eigene Strömung. Die katholischen Fundamentalisten haben sich zum Teil selbstständig gemacht. Ihr Chef Bernard Antony hat 2006 die Partei verlassen und er zahlt jedenfalls keine Mitgliedsbeiträge mehr. Die Nationalrevolutionäre machen sich selbstständig und suchen eher solche Bündnisse, wie ich sie gerade geschildert habe. Ich weiß nicht, das vielleicht als Schlusssatz und Konklusion, wie diese Krise überwunden werden wird. Sie wird es sicherlich erst dann werden, wenn die Nachfolgefrage geklärt ist. Also frühestens 2010, nach den Europaparlamentswahlen, wenn die Le Pen nochmal kandidieren möchte, vor der Präsidentschaftswahl 2012, außer wenn Le Pen es nochmal bei der Präsidentschaftswahl 2012 wissen will, in welchem Fall er aber über ein Trümmerfeld gebieten wird. Es wird von vielem abhängen, dass rechtsextreme Parteien, die schon mal stark abgestiegen waren, wieder aufsteigen können, sieht man in Österreich, wozu ihr morgen einen Vortrag haben werden. Ich vermag keine Prophezeiung abzugeben, aber im Moment ist jedenfalls sozusagen eine tiefe Orientierungskrise zu konstatieren. Ja, nochmal vielen Dank für den guten, für die gute Einführung. Ja. Ja, wir kommen jetzt zum Diskussionsteil und zum Fragenteil. Ich bitte darum, sich kurz zu halten wegen der vorangeschrittenen Zeit und ja, die Leute einfach ausreden lassen auch und ja, sich einfach kurz fassen. Ja, einfach melden und ja, dann nehme ich die Leute dran. Ja, meine Frage ist nur, du hast sehr viel über die, wie die Bevölkerung beeinflussen, wie sie im Parlament sind, gesprochen. Und wie ist denn das Verhalten jetzt von so Front National in, auf der Straße? Also machen sie wie hier die NPD-Schläger oder so Überfälle auf Immigranten und so weiter? Wie ist das Terrorpotenzial und überhaupt bei den Rechten in Frankreich? Soll ich gleich drauf antworten? Ja, am besten gleich. Im Moment relativ gering, was die Partei betrifft. Deswegen, weil viele Aktivisten, vor allem die hitzköpfigsten oder ungeduldigsten und jüngsten Aktivisten der Partei eher den Rücken gekehrt haben. Ein bisschen wie bei der DVU, wo sozusagen auch der Chef sozusagen seinen Laden Schwung halten will, aber sozusagen dem eigenständigen Aktivismus von Mitgliedern nicht mehr so viel Raum gelassen wird. Es war anders, vor allem in den 90er Jahren. Also zu Fallen auf der Straße ist eigentlich eine doppelte Frage. Nach Fallen auf der Straße war von Demonstrationen oder Versuch, Einfluss als soziale Bewegung zu nehmen und die Frage nach Terror und Gewalt. Also in den 90ern war es so, dass gerade in der Phase, als der FN versuchte, sich als fundamental oppositionelle Protestpartei aufzuspielen, dass er tatsächlich auch versucht hat, wie eine soziale Bewegung aufzutreten, weil er wusste, dass er die Kluft zu seinen Wählern überwinden musste, weil er hatte zwar viele Wähler in, ich sag mal grob, proletarischen Videos. Er wusste aber auch, dass es eine Kluft zu diesen Wählern gibt, weil diese Wähler sich nur am Wahltag für den Front National interessieren, weil sie sagen, mit diesem Wahlzettel in der Urne machen wir vermeintlich Druck oder drücken wir vermeintlich unsere Wut aus. Diese Leute hatten aber keinen Kontakt mit der Partei im Alltag. Der Front National wusste, dass es da eine starke Kluft, soziale Kluft, kulturelle Kluft zu überwinden gab und hat also versucht, durch Satellitenorganisationen, thematische Art und durch die Gründung eigener Pseudogewerkschaften diese Kluft zu überbrücken und wirklich so eine Art Präsenz in Stadtvierteln, in Betrieb und auf der Straße zu zeigen. Das wurde eine Zeit lang ernsthaft betrieben, endete allerdings relativ abrupt ab 1998 aus zwei Gründen. Die Pseudogewerkschaften wurden verboten, weil es, sagen wir mal, gute juristische Begründungen gab durch Gewerkschaftsjuristen und auch durch die Juristen, die also begründet, warum das keine Gewerkschaft ist, unter anderem weil die Gewerkschaft der Interessenvertretung aller Lohnabhängigen ist und der Gewerkschaft, die von vornherein die Diskriminierung aufgrund von Herkunft predigt, also keine Gewerkschaft im Sinne des Arbeitsgesetzbuchs sein kann. Zweitens lehrte der Front National sich von seinem Aktivistenpotenzial zum ersten Mal. Inzwischen lehrt er sich wieder, aus anderen Gründen, weil die Partei da wieder liegt. Aber er lehrte sich aufgrund der Spaltung zwischen Le Pen und Migré-Anhängern vom Aktivistenpotenzial. Und danach war es mit den, sagen wir mal, mit den sozialen Bewegungen, die der FN zu animieren versucht, eigentlich vorbei. Was die Gewalt angeht, also der Front National agierte nicht offen terroristisch oder paramilitärisch. Er verfügte aber über den Ordnerdienst, den manche schon als, zumindest als Keimzelle einer paramilitärischen Miliz bezeichneten, DPS, Département Protection Sécurité, also Abteilung Schutz und Sicherheit. Dieser DPS hat durchaus einige Male Aufmerksamkeit auf sich gezogen durch, sagen wir mal, gewaltsame Übergriffe gegen Gegendemonstranten, zum Beispiel im Oktober 1996 in Mont-Saint-Lémin, das ist in der Bourgogne, in Burgund, wo, sagen wir mal, die Leute, das ist ein Ordnerdienst, der zum Teil mit ausgedehnten, ausrangierten Polizeiuniformen, die in Geschäften, in bestimmten Fachgeschäften zu kaufen sind, sich ausstattete. Das waren zum Teil auch ehemalige Polizisten oder Berufsmilitärs. Und die sind dann, was weiß ich, mit Schlagstöcken oder Teleskopknüppeln einfach mal in die Gegendemonstranten reingerattert und haben welche verletzt. Zum Beispiel bei diesem Zwischenfall im Oktober 1996, da gab es noch andere Zwischenfälle. In der Regel haben die nicht offenen Straßenterror betrieben, es gab aber gewaltsame Zwischenfälle. Es gab zu diesem DPS einen Untersuchungsbericht vom französischen Parlament, der 1999 veröffentlicht wurde, wo die Frage aufgeworfen wurde, ob man zwar nicht die Partei, aber den DPS verbieten solle. Das wurde damals abgelehnt, aber nur, weil dass der Untersuchungsbericht wurde zwar, die Untersuchungskommission begann 1998, aber während des Jahreszeitraums, während der diese Untersuchungskommission arbeitete, fand die Polizeispaltung statt, die Parteispaltung statt. Und auch der DPS lehrte sich wieder seiner Aktivisten. Der ehemalige Chef Bernhard Roussel ging zum Beispiel, der ging erst zu Migré, dem Konkurrenten, wurde dann aber Chef der Leibgarde eines afrikanischen Diktators in Kongo-Brazzaville, also eines neoliberalen Vasallen, eines neokolonialen Vasallen oder eines Vasallen des französischen Neokolonialismus. Viele von diesen Militaristen spielen übrigens ganz gern bei Söldner in Afrika in der französischen Einflusszone. Der wurde eben Chef der Leibgarde von Denis Sassou Nguesso, also dem Potentaten von Kongo-Brazzaville. Also der DPS wurde daraufhin nicht verboten. Den sieht man heute noch. Wenn man zum Beispiel zu den jährlichen Aufmärschen des FN am 1. Mai geht, dann sieht man die in Uniform, die regeln dann sozusagen den Demonstrationsfluss und den Verkehr. Die können sicherlich auch mal zuschlagen. Im Moment hört man aber, was gewaltsame Zwischenfälle angeht, wenig von denen. Die werden sicherlich dazu in der Lage. Also das ist ein Gemisch aus, sagen wir mal, Säufertypen, Abenteurern und aber auch durchaus vor allem die leitenden Positionen ehemaligen Polizisten und Militärs, die durchaus eine gewisse Disziplin haben, die ihren Haufen also durchaus auch kontrollieren können. Und sagen wir mal, die wissen schon auch, dass sie ihn kontrollieren müssen, damit es keinen Ärger mit dem Staat gibt. Also der Staat hat die schon auch im Auge. Was sonst den Terror betrifft, also es gab immer wieder terroristische Akte, Morde auch, rassistische Morde, vor allem in den 90ern durchaus auch durch Mitglieder des Front National. Zum Teil waren das Hitzköpfe, die den FN als Durchlauferhitzer benutzen. Also was weiß ich, Neonazis, die eigentlich was noch Härteres suchen, weil der FN, dem FN natürlich schon in gewisser Hinsicht die Hände gebunden sind als Parlamentspartei und als legal, vor allem legalistisch, legal operierender Partei. Es gab zum Beispiel 1998 mehrere Morde, einer davon an einem 18-jährigen Rapsänger komorischer Herkunft, Ibrahim Ali in Marseille, im Februar 1995, der von Plakatklebern des Front National erschossen wurde, also mit der Nacht, die sahen den halt auftauchen und fühlten sich vorgeblich bedroht und schossen den halt nieder, und der war tot. Es gab immer wieder auch Durchgeknallte, die eine Zeit lang Mitglieder der Partei waren und die sich dann, sagen wir mal, radikale auftretende Neonazi-Gruppen, die weniger Rücksicht nehmen mussten, als der FN angeschossen hat und die dann Leute umbrachten. Es gab zum Beispiel großen Ärger, als am 1. Mai 1995 ein Marokkaner, Brahim Bouaram, am Rande der Front National Demonstration getötet wurde. Der wurde sozusagen, der FN macht jedes Jahr eine Demo oder einen Aufmarsch am 1. Mai zugunsten der Nationalheiligen Gendarme, Johanna von Orléans, die Jungfrau von Orléans. Da wurde ein Marokkaner in der Seine versenkt, also ermordet, im Alter von 25. Das waren junge Männer, die keine Mitglieder des FN waren, sondern von L'Oeuvre Française, das ist eine relativ hardcore Neonazi-Gruppe. Die waren aber mit dem Bus des FN, dem parteieigenen Bus aus Reims, angereist. Da gab es richtig Ärger. Heute gibt es öfter Zwischenfälle von Leuten, die aber nicht Mitglieder des FN sind. Das ist auch ein Ausdruck dieser Zerstreuung der extremen Rechten. Dieses Jahr gab es zwei größere Terrorsachen. Das eine war, beziehungsweise es gab eine Terrorwelle von einer Truppe, die, das waren Rechtsextreme, die Radarfallen in die Luft sprengen, weil sie meinten, dadurch die Autofahrer für sich zu gewinnen, die dann aber auch in einem Bekennerschreiben einen totalen Einwanderungsstopp und die Rückführung aller illegalen Einwanderer aus Frankreich und Steuersätze und die Papo fordert. Man weiß nicht genau, ob es eine Einmaltruppe war oder ob sie mehrere waren. Ich weiß, eine Einmaltruppe, jedenfalls der Chef von ihnen hat sich mit der eigenen Bombe in die Luft gesprengt, ihm fehlen inzwischen zwei Arme und er lag wochenlang im Koma. Also das Ding hieß FNAR, Fraktion Nationalist Armee Revolutionär, also bewaffnete revolutionäre nationalistische Fraktion. Die benutzten ein abgewandeltes RAF-Logo für sich, also den Stern mit der Knarre. Es wurde aber oft übersetzt von Sympathisanten oder im Internet auf Blogs als Front National Anti-Radar. Anti-Radar-Fall, Front National. Das war ein Typ, der durchaus, wenn man die Texte liest, genährt war von der Ideologie, wie sie in dem KfN geprägt war. Weil der erklärt hier, warum die Immigranten gehen müssen, weil Frankreich eine Nation ist, die diese und jene Essenz hat. Dann wird es runtergebetet, das griechische, das Erbe des antiken Griechenland, das sind die Neuheiten, das christliche Erbe, das sind die Katholen. Und noch was, also dann sozusagen diese ideologische Synthese, die bei Front National zusammengebaut wurde, die findest du in diesem Bekennerschreiben wieder. Also das ist schon jemand, der sich mit der Ideologie vollgesogen hat, der aber sozusagen einfach mal als ein Mann Terrortruppe losbombt. Es gibt eine andere Truppe, die heißt La Droite Socialiste, die sozialistische Rechte. Das ist eine neonationalsozialistische Gruppe, das sind einige Dutzend Leute. Die waren, ich war dieses Jahr auf der ersten Wahldemonstration von Le Pen, die waren auf der ersten Wahldemonstration des FN, sind aber eigenständig organisiert, machen auch Kundgebungen mit schwarzen Rassisten und Antisemiten, zum Beispiel am 8. Mai. Und welche von denen, darunter mutmaßlich ihr Chef, nee, nicht ihr Chef, der Chef ihres Ordnerdienstes, wurden festgenommen, die sind einfach mal durch eine Banlieue gefahren, haben eine Maschinenpistole aus dem Fenster gehalten und haben rumgeballert in der Hochhaussiedlung und sind danach in Hops genommen worden. Das ist eine relativ durchgeknallte Truppe. Das sind meines Erachtens Phänomene, die sich vor dem Hintergrund der Krise der Partei entwickeln, weil es keine Partei mehr gibt, die solche Leute strukturell zusammenhält, und dann gehen sie in die erste Richtung. Ich glaube, da war eine Frage. Natürlich, gerade ins Mikro, klar. Hast du eine Einschätzung, was Le Pen hier machen könnte, wollen würde oder wie er das als Bühne für sich nutzen würde? Und wie steht er im aktuellen Diskurs da um die Thematik, die wir hier gerade besprechen? Also was seine Positionierung zum Islam betrifft, habe ich, glaube ich, einige Sachen im Vortrag gesagt. Ja, einiges, aber... Was er hier sagen wird, vermag ich nicht zu sagen, weil Le Pen auch ein bisschen unberechenbar geworden ist. Also dass Le Pen in Deutschland auftritt, ist nicht völlig neu. Er war zum Beispiel am 5. Dezember 1997 in München bei Franz Schönhuber, dem ehemaligen Chef der Republikaner, später NPD-Kandidat in Dresden. Ja, also der FN hat schon wechselnde Bündnispartner in Deutschland gehabt. In den frühen 90ern waren es die Republikaner, die Reps, weil es damals mit Abstand die stärkste Partei auf der extremen Rechten war. Da gerieten die in die Krise. Schönhuber trat auch aus. Da gab es auch einen ähnlichen Linienstreit. Schönhuber war eher so die pseudo-nationalrevolutionäre Fraktion. Schlierer, der ihn sein Nachfolger wurde, steht eher auf so einem nationalkonservativen Kurs, Annäherung an die CDU, bla bla. Also die Republikaner wurden ja auch durch einen Richtungsstreit unter anderem zerrissen. Danach waren die DVU und später die NPD, die Bündnispartner. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt Pro Köln auf die Dauer ein wichtiger Ansprechpartner wird. Ich glaube aber, dass der FN sehr wandlungsfähig ist, was seine Bündnispartner in Deutschland betrifft. Die versuchen einfach jemanden auszumachen, der sozusagen aus dem durcheinander miteinander rivalisierenden Parteien rausragt. Also wie stark Le Pen sich an Pro Köln annähern wird und ob er da eine dauerhafte Bündnisoption verfolgt, vermag ich nicht zu sagen. Der FN ist sicherlich an transnationalen Bündnissen interessiert. Le Pen war zum Beispiel einer derer, die diese Europaparlamentsfraktion 2007 lanciert hat. ITS, Identität, Tradition, Souveränität. Identität, Tradition, Souveränität. Die dann auseinanderbrach, weil die Italiener sich mit den Rumänen angelegt hatten, weil die italienische Neofaschistin Alessandra Mussolini gesagt hat, alle Rumänen müssen aus Italien rausfliegen, und selbst der rumänische Botschafter, woraufhin die Großrumänien-Partei sauer war. Also solche Streits zwischen denen gibt es auch. Wie groß das gehängt wird, das vermag ich nicht zu sagen. In der Front National-Presse lese ich eigentlich nichts über den Pro-Köln-Kongress. Der Front National hat allerdings auch fast keine Presse mehr, weil seine Wochenzeitung gerade eingestellt wird. Es kommt im Übrigen auch, kommen seine Rivalen von der ehemaligen Maigret-Partei, vom MNR. Das ist die Partei, die Bruno Maigret gegründet hat. Maigret ist inzwischen auch passé, der hat sich aus der Politik zurückgezogen und arbeitet inzwischen für ein französisches Unternehmen in Madagaskar. Also die Gegenpartei oder die rivalisierende Partei kommt sozusagen auch. Ja, obwohl du die eigentlich schon so halb beantwortet hast. Ich habe irgendwie, dass es von Le Pen oder der Front National irgendwie in Bezug auf diesen 20. September so ein Statement gab, dass er da als Einzelperson erscheinen wird und nicht irgendwie so als Vertreter der Organisation, ob das irgendwelche politischen oder was auch immer irgendwie für Gründe hat, dass man sich irgendwie dazu äußert. Und weil jetzt diese Bündnisse, wie schätzt du das denn ein jetzt auf Hinblick auf die Gründung dieser ersten europäischen Partei, dieser europäischen Rechtspartei, die da irgendwie von FPÖ und Strache und ja, Vlaams Belang, die jetzt irgendwie dieses Jahr gegründet werden soll, was, also ist ja, ja, ob es deine Einschätzung ist? Da wird der Front National sicherlich versuchen, dabei zu sein. Er hat es ja schon versucht mit dieser Europaparlamentsfraktion, an der einzige Europaparlamentarier der FPÖ, also Andreas Mölzer, ja auch beteiligt war. Da gibt es allerdings doch relativ starke Rivalitäten, weil zumindest ein Teil der FPÖ mit Le Pen auch nicht kann. Weil die FPÖ wiederum versucht, sich reinzuwaschen, indem sie zu sagen, Le Pen ist ja Extremist, aber wir nicht. Das hat sich, glaube ich, verschoben, weil unter Jörg Haider, Haider und Le Pen waren sich Spinnefeind und Le Pen hat Haider auch öffentlich als Verräter, der sozusagen seine Seele für ein Linsengericht verkauft, für ein Cecil als Juniorpartner in der bürgerlichen Regierung. Also Le Pen hat Haider immer runtergeputzt als jemand, der sich da billigst zum Billigpreis an Bürgerliche verkauft als Juniorpartner. Haider ist ja aber nicht mehr in der FPÖ, sondern hat seinen eigenen Verein, das BZÖ. Und die FPÖ hat sich auch radikalisiert unter Strache. Ich glaube, dass den FN sowas interessiert. Die Frage ist, welchen Preis er zu zahlen bereit ist für Bündnisse. Weil Le Pen immer relativ durch ein überdimensioniertes Ego auch dafür sorgte, dass kein anderer sozusagen auf gleicher Augenhöhe mit ihm stehen können soll, sondern es war immer so, dass europäische Bündnisse sich am besten auch um ihn herum strukturieren sollten, aber der FN die stärkste Partei dabei sein sollte. Also grundsätzlich ist es sicherlich für den FN für Interesse an einem solchen transnationalen Bündnis zu sein. Welchen Preis er zahlt und ob wirklich pro Köln auf die Dauer sein Bündnispartner in Deutschland ist, ist die große Frage. Die Frage ist aber auch, wer es sonst sein sollte, weil die DVU hat zwar manchmal hohe Wahlergebnisse, ist aber eine leere Hülle. Die Reps sind passé und die NPD wäre doch schwerer zu verkaufen, weil es in Frankreich offen als NSDAP-Nachfolgepartei gilt, die NPD. Das heißt, das wäre in der französischen Öffentlichkeit schwerer zu verkaufen als sonstige Bündnisse. Insofern kann es schon sein, dass er versucht, ich weiß ja auch nicht, also zum Teil fehlen mir Elemente, die ich noch nacharbeiten müsste. Zum Beispiel die Frage ist, ob Pro Köln eventuell in dieser europäischen, ich glaube, es gab zwei Namen, die im Gespräch waren, Europäische Freiheitspartei oder Europäisch Patriotische Partei, ob Pro Köln da drin oder Pro NRW da drin aufgehen wird. Also ob das sozusagen eine längerfristige Achse ist. Das wird sich, glaube ich, herausschälen müssen, weil solche Parteien sich auch annähern und dann wieder abstoßen. Wird zu beobachten sein, aber sicherlich von Interesse sein. Was ist dann auch irgendwie so eine Frage der Kräfteverhältnisse? Eine Frage der Kräfteverhältnisse ist. Ne? Also wie sich jetzt irgendwie sowohl irgendwie dieses ganze Pro-Gedöns entwickelt. Und momentan ist es ja dann auch so, dass es in Deutschland jetzt nicht irgendwie die als Ansprechpartner gibt, sondern dass da sowohl dann auch irgendwie mit Reps oder auch zum Teil in manchen Kreisen irgendwie mit der DVU gesprochen wird. Und selbstverständlich. Wobei die halt schon wieder durch sind, weil Le Pen hatte sein Bündnis mit den Reps, als die gemeinsam im Europaparlament eine Fraktion hatten von 1989 bis 1994, bevor die Reps rausflogen. Dann hat Le Pen DVU-Chef Gerhard Frey auf der Europabrücke in Straßburg getroffen. Dann hat er später die Wahlerfolge 1998, nachdem die DVU im April 1998 ihr hohes Wahlergebnis von 13% in Sachsen-Anhalt hatte. Dann war es eine Zeit lang die NPD, nach den Wahlerfolgen der NPD in Sachsen 2004. Also das sind zum Teil halt Kräfte, die auch schon wieder durch sind. Und die zumindest im Falle der Reps kann man, glaube ich, sagen, die fallen gelassen worden sind. Die Reps sind, glaube ich, auch nicht interessiert an einem solchen Kurs, weil die Reps unter Rolf Schlierer haben einen anderen Kurs. Das ähnelt eher dem, was de Villiers macht oder was Maigret versucht hat. Also schon mit dem Versuch, wenn man denn das Kräfteverhältnis hätte, eine Bündnisfähigkeit gegenüber CDU und oder FDP hinzubekommen. Also unter Schlierer. Schönhuber störte dieser Kurs. Schönhuber hat sich ja dann später auch eher an der NPD orientiert. Die Reps sind, glaube ich, im Moment passé für den Front National. Aber es wird sich tatsächlich, glaube ich, wird vieles davon abhängen, ob pro NRW irgendwas reißen kann später oder ob das auch sozusagen eine regional begrenzte und auf Dauer doch schwache Kraft bleibt. Und das entzieht sich halt meiner Kenntnis zum Beispiel. Ganz kurz zum ersten Teil der Frage. Für dieses Statement, gab es da irgendwie einen Grund? Kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Ich habe noch eine Frage. Diese Verknüpfung in den 90er Jahren der sozialen und nationalen Frage halt durch die Modernisierung der Themen, das hatte ich gelesen, dass sich 96, 97 so eine Pseudogewerkschaft gegründet hatte. Und ich wollte mal fragen, ob du was dazu sagen kannst. Noch. Ja, ich hatte das vorher kurz auf die Frage gesagt, nach der Rolle des FN auf der Straße. Es waren nicht eine, es waren mehrere. Der FN hatte mehrere Gewerkschaften. Das fing an im staatlichen Repressionsapparat. Also die erste Gewerkschaft, also Le Pen sagte tatsächlich das war während der großen Streikwelle in den öffentlichen Diensten im Herbst 1995. Weil der FN war damals ein bisschen in die Zange genommen. Seine eigene Wählerschaft war gespalten. Alle öffentlichen Dienste waren im Streik. 4 Wochen kein Bus, kein Zug. Die öffentliche Meinung sympathisierte zu 60% mit der Streikbewegung. trotz der Unannehmlichkeit, kein Bus, kein Zug, die Post streikte 4 Wochen lang. Die FN-Wählerschaft war zu 50% für und zu 50% gegen den Streik. Das war ein strategisches Dilemma für den FN. Der FN versuchte daraus rauszukommen, indem er seine eigenen Gewerkschaften lancierte. Mit einem starken Schwerpunkt auf die Globalisierung und die Migration sind schuld und nationales Kapital und nationale Arbeit sollen sich verbünden. Die erste Gewerkschaft, die Le Pen real lancierte, war der FN Police, der Front National Police, der Front National der Polizei, der zu den Berufsvertretungswahlen oder Personalratswahlen der Polizei im Dezember 1995 antrat und ungefähr 7% erhielt. Also es gab damals 2 rechtsextreme Listen, die zusammen 13% erhielten. 6, 1, 6, 1, 7. Eine davon war der FN Police, das andere war eine parteiunabhängige rechtsextreme Liste. Le Pen sagte damals in einer Rede im November 1995, falls diese Kandidatur erfolgt hat, wird es demnächst auch einen Front National der Metallarbeiter, einen Front National der Fischer und so weiter geben. Was es dann real gab, waren zuerst Gewerkschaften wie der FN Police im staatlichen Repressionsbereich. Die zweite Gewerkschaft war nämlich der FN Pénitencier, also der FN Justizvollzugsanstalten, also die rechtsextreme Gewerkschaft der Gefängniswärter. Das war der erste Bereich, also alles, was Polizei, Justiz, Gefängniswesen ist. Der zweite Bereich waren die öffentlichen Transportdienste. Da hatte der FN schon mal einen Zirkelunterhalt in den späten 80er Jahren, weil der FN versucht hat, bei den Busfahrern und den Metrofahrern in Paris und auch in Lyon an die Sicherheitsproblematik anzuknüpfen, weil in Verbindung mit der Vorstadt, mit der Banlieue-Problematik gibt es tatsächlich bestimmte Sicherheitsproblematik, also Busfahrer, die angegriffen oder mit Steinen beschmissen werden, Aggressionen in der Metro. Bei der Pariser Metro-Gesellschaft, der RATP, gab es also dann eine FN-Gewerkschaft, den FN-RATP, und vor allem relativ erfolgreich in Lyon, den FN-TCL, also TCL sind die Transports en Commun Lyonnais, die Lyoner Nahverkehrsbetriebe, die, sagen wir mal, tatsächlich angeblich, wenn die Angaben stimmen, bis zu 10% der 3000 Beschäftigten bei den TCL organisieren konnte. Dagegen in den großen Industriebetrieben, Metall, Chemie und so weiter, gab es keine rechtsextremen Gewerkschaften. Es gab sonst also thematische Satellitenorganisationen, den FN der Jäger, also, oder die, ja, den Nationalen Zirkel der Jäger, den Nationalen Zirkel der Autofahrer, den Nationalen Zirkel der Tierschützer. Diese Gewerkschaften wurden dann verboten. Ab 1996 gab es die ersten Prozesse, vorbereitet zum Teil durch Gewerkschaften und Gewerkschaftsjuristen, zum Teil auch dort, wo es Gewerkschaften in öffentlichen Diensten waren, wie zum Beispiel bei der Polizei, durch die Behörden, durch die Vorgesetzten, mit der doppelten Argumentation, also was eine Gewerkschaft ist, wird durch das französische Arbeitsgesetzbuch definiert, Artikel 411.1, das Code du Travail, eine Vertretung der materiellen und moralischen, individuellen und kollektiven Interessen der abhängig Beschäftigten. Die doppelte Argumentation war einerseits, eine Organisation, die nur der verlängerte Arm einer politischen Partei ist und deren Interessen dient, ist keine Gewerkschaft nach dieser Definition. Zweiter Vorwurf, eine Gewerkschaft, die in ihrem Programm die Préférence nationale stehen hat, also den Kernpunkt der Programmatik des Front National, die Unterscheidung zwischen Staatsangehörigen und Ausländern bei Sozialleistungen, bei Zugang zu Arbeitsplätzen und die Forderung nach offener, legal festgegossener Diskriminierung. Eine solche Organisation kann keine Gewerkschaften sein, weil sie eben nicht die materiellen und moralischen, individuellen und kollektiven Interessen aller abhängig Beschäftigten vertritt. Dieser Argumentation folgten die Gerichte. Das ging hoch bis zum obersten Gerichtshof, der also im Frühjahr 1998 bestätigte, dass es sich nicht um Gewerkschaften nach der Definition des Arbeitsgesetzbuches handelt. Das heißt, dass die als Gewerkschaften aufhören müssen zu bestehen. Es gab dann noch kurz als Nachfolgeorganisation einen Zirkel namens Amis de la Police, Freunde der Polizei, als Verlängerung, als zeitliche Fortsetzung des Front National de la Police. Von denen hat man dann aber irgendwann auch nichts mehr gehört. Vermutlich ging das alles im Zuge der Parteispaltung dann unter. Es gibt heute allerdings wieder eine rechtsextreme Polizeigewerkschaft, von der man nicht genau weiß. Beziehungsweise es gab eine rechtsextreme Branchengewerkschaft bei der Polizei, Es gab innerhalb des christlichen Gewerkschaftsbunds, der CFDC, eine rechtsextreme Branchengewerkschaft bei der Polizei, die sich eingenistet hatte, die allerdings deren Führungsriege ausgeschlossen worden ist. Man weiß nicht ganz genau, woher diese Leute kamen. Das waren vermutlich Leute vom FN dabei. Der Führungskern waren aber vermutlich eher Leute, die Philippe de Villiers, diesem nationalreaktionären Grafen, nahestehen. Aber im Moment gibt es also keine rechtsextremen Gewerkschaften mehr. Wir müssen mal Schluss machen. Okay.